Herbert Rosendörfer, Deutsche Geschichte, Volume 5. Sie hören ein Langenmüller-Hörbuch. Gesprochen von Gerd Heidenreich. Erstes Kapitel. Ein Mönch in der Tracht der Augustiner-Eremiten, offiziell Ordo Eremitarum San Augustini OESA, nicht zu verwechseln mit den feineren Augustiner-Chorherren, also im schwarzen Habit mit ledernem Gürtel und rückwärtiger, unten spitz zulaufender Kapuze, stieg an einem Herbsttag im Jahr des Herrn 1517, nämlich am Vortag des Allerheiligenfestes, also am 31. Oktober, einem Mittwoch, mit für die Jahreszeit etwas zu warmer Witterung oder bei kühlen Temperaturen infolge frühen Wintereinbruchs, mit einem Hammer in der Hand und einigen Nägeln in der tiefen Tasche seiner wegen des spätherbstlichen Windes flatternden Kutte, die wenigen Stufen zum Tor der Schlosskirche zu Wittenberg hinan, entrollte eine längere Papierbahn, die er unter dem Arm getragen hatte, und nagelte diese mit wenigen kräftigen, in der Kirche lang nachhallenden Schlägen an das Holz des Schlosskirchentores. Bei dem Mönch handelte es sich um den damals knapp 34-jährigen Professor, Prediger und Priester Dr. Martin Luther. Auf der Rolle fanden sich die 95 Thesen Luthers gegen insbesondere den Ablasshandel, aber auch gegen anderen kirchlichen Unfug. Und die Hammerschläge brachten das Weltgefüge durcheinander und die katholische Kirche fast zum Einsturz. So steht oder stand es zumindest lange Zeit in den Schulbüchern und in den evangelischen Erbauungstraktaten, und viele romantisch historisierende Ölgemälde stellen die ergreifende Szene dar. Und ist alles nicht wahr, und ist alles nicht wahr, wie Johannes Treu freilich in ganz anderem Zusammenhang schreibt. Wahr ist allerdings, dass diese 95 Thesen, ob sie nun am Schlosstor zu Wittenberg angenagelt worden sind, wenn ja, dann sicher nicht vom Professor selbst, sondern vom Pedell oder nicht, die Weltgeschichte in einer Weise verändert haben, die Luther nicht geahnt und anfangs auch nicht gewollt hat, und dass sie die katholische Kirche fast zum Einsturz gebracht haben. Nach anderer Lesart könnte man auch sagen, ohne das reinigende Gewitter, dass endlich, wenn auch mit Verzögerung, die wenigen positiven Kräfte in der alten Kirche aufgeweckt hat, wäre sie endgültig verfault und untergegangen. Und so verdankt die katholische Kirche ihre heutige Existenz, so widersinnig das klingt, Luther. Ihn vor allem sollte sie heilig sprechen. Er würde es sich verbitten. In Wirklichkeit war es vermutlich so, dass der Professor und Prediger Martin Luther, ein damals schon anerkannter Gelehrter und Theologe von Ruf, der auf einer, heute würde man sagen, Dienstreise nach Rom 1511 die Sitten und zügellosen Zustände am zutiefst verkommenen, zynisch verweltlichten, in den Augen des strengen Norddeutschen vollkommen heidnisch gewordenen Papsthofes mit eigenen Augen sehen musste. Raphael hatte ja seine fröhlichen, nackten Götter und Göttinnen in der Farnesina schon an die Decke gemalt, dass dieser Dr. Luther seine durchaus sachlich gehaltene und theologisch fundierte Kritik an Missständen in der Kirche in 95 Thesen zusammenfasste, dabei allerdings an einigen Grundüberzeugungen und Gewohnheiten oder Unsitten der Amtskirche rüttelte und diese Thesen mit je einem Brief am 31. Oktober 1517 an den Kurfürsterzbischof Albrecht von Mainz als den vom Papst zum Oberablassbevollmächtigten eingesetzten Kirchenfürsten und an den Bischof von Brandenburg, seinen Diözesanbischof, sandte. Der Brief kam am 17. November, schon damals war die Post langsam, in Mainz an. Das Original des Briefes ist sogar noch erhalten. Der Erzbischof beachtete Brief und Thesen nicht, würdigte sie keiner Antwort. Es mag sein, dass Luther etwa um die gleiche Zeit, vielleicht nachdem er vom Erzbischof und auch vom Bischof von Brandenburg keine Antwort erhalten hatte, zu einer öffentlichen Diskussion über seine Thesen einlud, was damals durchaus üblich war, und dass er der Einladung, damit sich die eventuellen Diskutanten vorbereiten konnten und überhaupt wussten, worum es ging, seine Thesen beigab. Dies alles konnte tatsächlich angeschlagen worden sein, und zwar, wie gesagt, selbstredend nicht durch den Professor selbst, der ja wohl allenfalls verbal zum Hammer griff, sondern durch den Hausmeister. Und zwar, so sah es die Universitätsordnung vor, an die Türen aller Kirchen in Wittenberg. Vielleicht ist dies der historische Kern der Legende vom Thesenanschlag. Einen solchen erwähnt übrigens der sonst rede- und schreibfleißige Luther in keiner Schrift, keinem Brief und keiner Tischrede. Erst im Jahr 1546, kurz nach Luthers Tod, taucht die Nachricht von diesem Thesenanschlag auf. Und zwar stammt sie von Luthers Kampfgefährten Melanchthon, der 1517 noch gar nicht in Wittenberg war. Es sei dem, wie ihm wolle. In der Tat, um dies zu wiederholen, bewirkten diese Thesen, wie der berühmte Flügelschlag eines Schmetterlings in der Chaostheorie, das Einstürzen eines ganzen Weltgebäudes und ungeahnte Folgen für alles und jedes in der politischen wie in der Kultur- und Wirtschaftsgeschichte der ganzen bevölkerten Erde. Um alle Gründe ganz zu verstehen und darlegen zu können, muss weit, sehr weit ausgeholt werden. Und ich scheue nicht, dies zu tun, auch wenn es nichts mit der deutschen Geschichte zu tun hat. Scheinbar nicht. Zweites Kapitel. Er ist eine historische Gestalt. Er hat gelebt, ist nicht nur eine Legendengestalt. Jehoshua ben Josef, in der christlichen Überlieferung Jesus, Sohn des Josef, eines Galiläers, der ein Tekton war, ein Bauhandwerker, könnte sein Zimmermann. Geboren ist dieser Jesus etwa 4 oder 5 vor Christus, hingerichtet von der römischen Besatzung circa 27 nach Christus, und zwar durch die schimpfliche, besonders schmerzhafte und grausame, für Sklaven und niedriges Volk vorgesehene Hinrichtungsart, die Kreuzigung. Irgendwann, schon nicht mehr in ganz jungen Jahren, muss dieser Jesus einen Einschnitt in sein Seelenleben erfahren haben, denn von da an ist er durch Galiläa gewandert, später auch durch andere Gegenden Palästinas bis Jerusalem und hat gepredigt. Er scheint sich zunächst einer der vielen religiösen jüdischen Erneuerungsbewegungen angeschlossen zu haben, die von einem gewissen Johannes ausging, der am Rand der Wüste lebte und Leute taufte. Ob die Bewegung des Johannes mit der durch die Funde von Qumran bekannten Sekte der Essener zusammenhing, ist ungewiss, aber möglich. Vielleicht war daher auch Jesus zunächst Essener. Später, so scheint es, hat sich Jesus von der Johannesbewegung getrennt und stand ihr dann, das ist ganz versteckt noch in den Evangelien zu lesen, sogar abwehrend gegenüber. Johannes hat sich nicht als Messias bezeichnet, wohl aber als Prophet und Vorläufer des Messias. Mag sein, dieser Johannes hat diesen jungen Menschen da, einen dahergelaufenen Handwerksburschen, noch dazu nur einen Galiläer, nicht als Messias anerkennen wollen. Und das hat diesen Jesus erbost, weil er sich offenbar tatsächlich als Messias bezeichnete. Jedoch niemals gottähnlich oder gar als Gott, auch nicht als Gottes Sohn, höchstens in dem Sinn, dass seiner Meinung nach alle Menschen Gottes Kinder sind. Er hat von sich selbst, wenn das stimmt, was von ihm wörtlich in den Evangelien steht, immer nur und ausdrücklich als vom Menschensohn gesprochen. Das ist, scheint's, den Erfindern und Verfechtern der Drei-Gott-Trinitätskonstruktion nicht aufgefallen. Es scheint mir, und nicht nur mir, dass Jesus auch eine gewisse Zeit Pharisäer war, das heißt, derjenigen jüdischen Glaubensrichtung folgte, die an eine Auferstehung glaubte, an ein Weiterleben der Seelen der Gerechten nach dem Tod, die eine gewisse humanitäre Ethik, die Nächstenliebe, vertrat, allerdings streng die oft bis ins Lächerliche und Groteske starren Ritual- und Lebensregeln des Gesetzes beachtete. Die rigorose und völlig ungerechte Verteufelung der Pharisäer durch Jesus, die nebenbei bemerkt in krassem Widerspruch zu seiner Forderung »Liebe deine Feinde« steht, ist nicht anders zu erklären, meine ich, als durch die Reaktion eines vielleicht enttäuschten Abtrünnigen. Wie F. W. Bernstein sagt, die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Die Enttäuschung mag damit zusammenhängen, dass sich die Pharisäer und mehr noch die aristokratischen Sadduzäer, eine andere religiöse Gruppierung, mit der römischen Besatzung arrangiert hatten. Was Jesus gelehrt und gepredigt hat, ist aus den Evangelien nur schwer abzulesen. Die Evangelien sind, obwohl gewisse Bruchstücke sicher schon früher vorhanden waren, erst 50 bis 70 Jahre nach Jesu Hinrichtung niedergeschrieben worden und waren sehr stark durch die Lehren eines gewissen Paulus, eines nicht-palästinensischen, griechischen, also heidnisch beeinflussten Juden aus Kleinasien geprägt. Dieser Paulus, der Jesus nicht mehr gekannt hat, nur vielleicht einige seiner Anhänger und Verwandten, hat aus den Bruchstücken, die ihm überliefert wurden, etwa 20, 30 Jahre nach Jesu Tod eine christliche Ideologie herausgefiltert und diese in einer imponierenden Reihe von Sendbriefen in äußerst geschickter, zum Teil literarisch hochstehender Form unter die Leute gebracht. Es mag sein, dass Paulus jene verloren gegangene Sammlung zur Verfügung stand, die Logienquelle genannt wird, und in der wahrscheinlich recht unbeholfen von den Aposteln, den Jüngern und Jüngerinnen Jesu, alles eher schlichte Gemüter, die Aussprüche und Gleichnisse Jesu aufgezeichnet worden waren. Dass diese Aufzeichnungen, wohl das einzig Authentische, das von Jesus auf uns gekommen ist, durch des braven Pauli Frauenfeindlichkeit und seine durch weiß der Teufel was bedingte sexuelle Verklemmtheit gefiltert in die Evangelien gelangten, ist ein Schaden, von dem sich die christliche Welt bis heute nicht erholt hat. Wir wissen nicht, habe ich gesagt, was Jesus eigentlich und wirklich geglaubt und gelehrt hat. Nur eins scheint klar zu sein: Er hat an den unmittelbar bevorstehenden Weltuntergang geglaubt und hat seine Lehre dementsprechend ausgerichtet. Das geht aus einigen, bei der späteren Bereinigung der Lehre versehentlich stehen gebliebenen Stellen der Evangelien deutlich hervor. Den Weltuntergang, das jüngste Gericht werden, so Jesus ausdrücklich, noch einige von den Jüngern erleben. Die Lehre hieß also, tut Buße, jetzt noch schnell, viel Zeit ist nicht mehr. Eine Kirche zu gründen, lag Jesus unter diesen Umständen selbstverständlich völlig fern. Die Krise, in die das Ausbleiben des Weltuntergangs, also dieser offensichtliche Irrtum Jesu, seine übrig gebliebenen Anhänger stürzte, kanalisierte der geschickte Paulus in spirituelle Überhöhung und eben in die Gründung einer Kirche um. Die zum Teil aus Übernahmen von anderen Kulturen, Mithras-Religion, Isis-Osiris-Kult und so weiter, im Christentum nach und nach aufblühenden Legenden, die zu Dogmen wurden, die Gottähnlichkeit, dann Gottgleichheit Jesu, seine Geburt von einer Jungfrau, die Auferstehung, der gewaltsame, grausame Tod als Erlösung von der Sünde, sind alles Dinge, über die Jesus wohl nur gestaunt hätte. Gestaunt hätte über das, was aus ihm geworden war. Er war einer der zahllosen Wanderrabbiner, die in jener religiös wirren Aufbruchszeit ihre Lehren verkündeten, in einem brodelnden Kessel politischer Unsicherheit und historischen Umbruchs. Jesus hatte das zweifelhafte Glück, für sein, um es flapsig auszudrücken, aber auch er hat ja oft flapsig genug geredet, loses Mundwerk, ich werde den Tempel zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen, gekreuzigt zu werden. Dieser horrende Justizmord hat die Lehre Jesu, was ebenso davon hängen geblieben ist, im Gedächtnis der Welt, in der er gelebt hatte, und später darüber hinaus fixiert. Wunder hat er wohl keine getan. Wenn auch nur ein Zehntel der Wunder, die die Evangelisten erfunden haben, wirklich stattgefunden hätte, hätte die damalige Welt davon wiedergehallt. Hat sie aber nicht. Außerchristliche Quellen erwähnten Jesus nicht, nicht einmal der sonst so ermüdend ausführliche und minutiöse Josephus Flavius. Die einzige Stelle in dessen Werk, die man auf Jesus hin interpretieren kann, ist vermutlich eine spätere Fälschung. In den Evangelien sind die Wunder Jesu als spirituelle Heldentaten dargestellt. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sie ursprünglich eine Erfindung seiner Feinde waren, also Extremisten der anderen religiösen Gruppierungen, gegen die Jesus so heftig schimpfte, die in ihm eine Konkurrenz witterten. Der Mechanismus ist nämlich sehr einfach und einleuchtend. Gegen nichts waren die Römer, und das hieß damals in Palästina die römische Besatzung, repräsentiert durch den auch in außerchristlichen Quellen historisch belegten Pontius Pilatus, allergischer als gegen alle Propheten, Wundertäter, Wahrsager, Geistheiler, Zauberer, also gegen das, was man heute Esoteriker nennt. Die Römer ließen jeden allen Schwachsinn glauben, den er wollte. Nur die auf Erden wirksame Mystik wollten sie aus weiser Voraussicht selbst verwalten. Und das blieb staatlich approbierten Auguren und so weiter vorbehalten. Alle anderen sollten das Zaubern gefälligst lassen. Darauf stand sogar die Todesstrafe. Könnte es so gewesen sein, dass gewisse an der Beseitigung Jesu interessierte Kreise die Wundertaten Jesu erfunden und ihn bei den Römern damit denunziert haben? Gekreuzigt haben ihn dann die römischen Behörden, nicht die Juden und das ganze jüdische Volk schon gar nicht, wie noch Bach in der sonst so ergreifenden Matthäuspassion giftet und wie die Kirche noch vor wenigen Jahrzehnten gelehrt hat. Die jüdische Religion war bis weit in die Jahrhunderte unserer Zeitrechnung hinein, entgegen vielfacher, ja sogar wohl herrschender Meinung, durchaus nicht monotheistisch. Zwar hatte das jüdische Volk nur einen Gott, den unaussprechlichen, unbeschreiblichen Gott des Volkes Israel, Jehova, so der Ersatzname für den geheiligten, geheimen, wirklichen Namen, den meist griesgrämigen, opfergeilen Krämergott, der Verträge mit seinem Volk schloss und sie nicht immer hielt, der fast immer mit seinem auserwählten Volk unzufrieden war, der Gott des Alten Testaments also. Daneben wimmelt dieses Alte Testament und daher auch die Glaubensvorstellung der alten Juden von anderen Göttern und Göttinnen der anderen Völker, an welche Götter die Juden unter keinen Umständen glauben durften, ohne den Zorn ihres Jehova hervorzurufen. Die Rechnung des Gottes des Alten Testaments war einfach. Je mehr Menschen an einen bestimmten Gott glauben, desto stärker wird dieser Gott, desto schwächer werden die anderen. Deshalb führt Jehova seinen Knecht Abraham aus Ur in Chaldäa herauf nach Kanaan und schenkt ihm das Land, in dem Milch und Honig fließen, damit sich sein Samen vermehre und zahlreich werde wie das Land am Meer. Darzustellen, bis zu welch kindischer Groteske die anthropomorphe Gottesvorstellung der alten Juden ging, wie weit sie ihn vermenschlichten, etwa dass sie sogar eine Verdauung Jehovas annahmen, führte hier zu weit. Gott gab, so der jüdische Glaube, seinem auserwählten Volk zahlreiche Vorschriften, Speise-, Arbeits-, Hygieneregelungen und so fort, die alle das Überleben und die kräftige Vermehrung des Volkes sichern sollten. In der Tat haben die meisten dieser Vorschriften einen durchaus vernünftigen Kern, von wem immer sie stammen. Doch mit der Zeit erstarrten diese Vorschriften zu starren Riten, und das ging, was ein zwangsläufiger Mechanismus zu sein scheint, der sich Jahrhunderte später im Christentum wiederholen sollte, mit dem Entstehen der Meinung Hand in Hand, dass das strenge, starre, selbst mechanische und hirnlose Befolgen dieser Riten genügt, um fromm und gerecht zu sein. Freilich ist es schwer, an einen sozusagen abstrakten, körperlosen Gott zu glauben. Viel einfacher ist die schlichte Frömmigkeit, die sich in Erfüllung des Gesetzes erschöpft. Der wahre Glaube an Gott setzt Denken voraus, und das ist, wie man weiß, den meisten nicht gegeben. Jesus meinte und predigte, so kann der Kern seiner Lehre aus all den überlieferten Zutaten herausgeschält werden, dass es wirklich nur einen Gott gibt und dass es nicht reicht, die Riten stumpf und stur zu befolgen, so wie es wohl tatsächlich die frommen Pharisäer taten. Noch Paulus hat im Wesentlichen auf diese Punkte rekurriert. Einer, der sich auf Paulus berief, ohne freilich Schüler gewesen zu sein, Markion, er lebte um 100 nach Christus, hat eine Lehre entwickelt, die darauf fußt, dass Jesus uns in erster Linie vom Gott des Alten Testaments erlöst habe. Eine faszinierende Lehre. Die Amtskirche hat sie als Häresie verworfen. Dabei sind die heute noch vertretenen Dogmen der Kirche, die Trinitätslehre, von der Paulus, und der war ja viel näher dran, noch nichts gewusst hat, die gottähnliche Stellung Mariens und die jungfräuliche Empfängnis, von der Paulus auch noch nichts gewusst hat, und vieles andere im eigentlichen Sinn häretisch. Die heutige Amtskirche ist eine Irrlehre. Der oben erwähnte Mechanismus der Vermenschlichung Gottes, einhergehend mit Aufblühen und Wuchern der Riten, die Institutionalisierung der Sakramente und der Sakramentalien, überhaupt die Bürokratisierung des Glaubens, an sich schon ein Widersinn, da Glauben etwas ganz Persönliches ist, nahmen von dem Moment an ihren galoppierenden Fortgang, als die christliche Kirche Staatskirche wurde. Die Anmaßung der Geistlichkeit, das Monopol der Sündenvergebung zu haben. Zusammen mit der Erfindung, dass die Sexualität, grob gesprochen, eine Sünde sei, und die Trinitätslehre führten dorthin, wo Jesus seine Jünger gerade nicht haben wollte, zum Glauben an mehrere Götter und zur Rechtfertigung durch die Werke, auch ohne Glauben. Eine schier unversiegbare Geldquelle eröffnete sich der Kirche durch die Erfindung des Fegefeuers, eine Art brutales Weichbraten der Seele nach dem körperlichen Tod, um dasjenige abzubüßen, was zwar nicht ausreicht, um in die Hölle fahren zu müssen, aber doch zu schlimm ist, um gleich in den Himmel eingelassen zu werden. Der Umfang der Fegefeuerstrafe, des heißen Sitzens in der Purgatoriumssauna, berechnete sich nach Tagen und Jahren. Dabei ist es der Ritenkongregation noch nie aufgefallen, dass eine Rechnung nach Tagen und Jahren, angesichts der ja auch von der Kirche postulierten jenseitigen Ewigkeit, logisch unhaltbar ist. Doch darum ging es nicht. Es war wiederum eine einfache Rechnung. Ein ausgemachter Teufelsbraten, der weiß, dass er zur Hölle fahren wird, wird der Kirche nichts für einen Ablass zahlen. Eine reine Heiligenseele mit Aussicht auf unverzügliche Paradiesesraketierung auch nicht. Doch die vielen dazwischen. Denn die Kirche, das war der Trick, hat die Macht, die zeitlichen Sündenstrafen, das heißt die Zeit, die man dereinst im Fegefeuer sitzen muss, abzukürzen. Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dies auch heute noch unverändert die Lehrmeinung der katholischen Kirche ist. Gebete, vor allem gute Werke, wurden von der Sündvergebungsbürokratie nach genau festgelegten Maßstäben mit Ablässen von der künftigen Fegefeuerzeit bedacht. Und das Beste aller guten Werke, und relativ einfach für den Sünder, ist die Spende für die Kirche, die Geldspende. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, hieß ein ohne Zweifel schon kritisch gemeinter Spruch aus der Lutherzeit. Und die Päpste brauchten Geld, denn sie planten einen repräsentativen, im Sinn der aufkommenden Renaissance moderneren Bau der katholischen Zentralkirche, des Petersdoms. Die komplizierte, hochinteressante Planungs- und Baugeschichte des Petersdoms, an dessen Bau unter anderem Michelangelo und Bernini, die größten Baumeister ihrer Zeit, beteiligt waren, und der sich fast 200 Jahre hinzog, hier auszubreiten, würde zu weit führen. Dass die grandiose Peterskirche, sicher eins der bedeutendsten architektonischen Kunstwerke der Menschheit, mit dem Entstehen der Reformation verbunden ist, ist eine der feinsinnigsten Ironien, die sich der Weltgeist geleistet hat, sofern es einen solchen Weltgeist gibt. Der Ablass, mit Recht spricht man vom Ablasshandel, überbordete, je mehr die Päpste für den Bau der Peterskirche, aber auch für ihre Hofhaltung, für ihre Mätressen und Bastarde und für ihre Kriege Geld brauchten. Um 1500 erreichte der Ablasshandel ein schamloses Ausmaß, dass es nicht mehr zweifelhaft machte, dass es der Kirche ausschließlich um Geld ging, dass die ohne dies längst grotesk und lächerlich gewordene Sache mit Glauben, Seelenheil und Religion nichts mehr zu tun hatte. Die Kirche förderte den Aberglauben und nützte ihn aus. Ein besonders widerwärtiger Ablasskrämer war der, typisch Dominikaner, Johann Tetzel. Er stammte aus Leipzig, war in Innsbruck, da bereits Mönch, wegen Ehebruchs, das heißt Unzucht mit einer verheirateten Frau, zum Tode verurteilt worden, wurde aber auf Intervention des obersten deutschen Ablassbevollmächtigten, sozusagen des Ablasshändlers en gros, des Kardinals Albrecht, Erzbischof und Kurfürst von Mainz, begnadigt, fuhr nach Rom, wo er, um es salopp auszudrücken, eine Wagenladung preisgünstiger Ablässe kaufte, dabei sogar vom Papst zum Ablasskommissar ernannt wurde und diese Ablässe dann namentlich in Sachsen vertrieb. Er tat das so marktschreierisch, dass für Luther das Fass damit zum Überlaufen kam und er seine 95 Thesen verfasste. Tetzel wurde daraufhin zurückgepfiffen. Es passierte ihm aber nicht viel. Im Gegenteil, er wurde Doktor der Theologie in Frankfurt an der Oder, starb allerdings schon 1519 in Leipzig. Es ist zu hoffen, dass er Restbestände seiner Ablässe, vielleicht unverkäufliche Remittentenexemplare, zurückbehalten hatte, die ihm nun das Fegefeuer ersparten, so dass er gleich ins Paradies gelangen konnte wo er sitzet zu Rechten Papst Alexanders des VI., der inzwischen ja auch das Zeitliche mittels der Syphilis gesegnet hatte. Der Papst, dies nebenbei, hinterließ eine sozusagen Witwe, Venozza di Catanei, die, das war ja leider nicht vorgesehen, keine Witwenrente erhielt. Sie betrieb dann in Rom ein Bordell. Das Haus gibt es noch. Es steht in der Nähe des Campo dei Fiori, der Hinrichtungsstätte, wo auch knapp 100 Jahre später der Märtyrer Giordano Bruno verbrannt wurde. Und wer Pikantes liebt, kann sich dort sogar einmieten. Denn dort wird heute kein Bordell mehr, die Pension Al Sole betrieben. Drittes Kapitel. Zwar war der Auslöser für Luthers heiligen Zorn der Missbrauch und überhaupt die Fragwürdigkeit des Ablasses, in seinen 95 Thesen stellte er jedoch auch zahlreiche andere Missstände, abergläubische Lehrmeinungen und Praktiken der Kirche in Frage. Den Unfug der Wallfahrten, die lächerlichen Reliquienkulte, das Weihwasserspritzen und die gotteslästerliche Heiligenanrufung und Verehrung. Wenn Gott allmächtig und gütig ist, zudem allwissend, was braucht es da die Fürbitten irgendwelcher Heiliger? Freilich, es ist ein allgemein menschlicher Zug, Gott zu vermenschlichen, ihm menschliche Eigenschaften und sogar Schwächen anzudichten, und so ergibt es sich, dass man lieber den Heiligen angeht, er solle ein gutes Wort oben einlegen, dass man sich also an den Sekretär mit einem Trinkgeld wendet und nicht an den Boss direkt. Es gibt groteske Auswüchse der heiligen Verehrung, die auf die absolute Gedankenlosigkeit dieses Aberglaubens hinweisen. Auf dem Gemälde »Madonna mit dem Kanonikus van der Pale« von Jan van Eyck im Musée des Beaux-Arts in Brüssel ist der Stifter dargestellt, der den heiligen Georg, seinen Namenspatron, bittet, bei Maria um Fürbitte zu bitten, dass die bei Gott fürbittet. Der fromme Stifter wagte sich also nicht einmal an den Sekretär oder hier Sekretärin des Chefs heran, sondern schaltete noch den Hausmeister dazwischen. Dies alles hat Luther auf Lateinisch in seinen Thesen angeprangert, wobei er die theologischen Grundlagen, die wirklichen Heilslehren des Christentums keineswegs antastete. Die Auferstehung Christi, den Kreuzestod als Sühne, die Göttlichkeit Jesu und so fort. Nicht einmal die jungfräuliche Empfängnis. Leider behielt er auch den katholischen Antisemitismus bei. Freilich leugnete er die Transsubstantiation, das heißt die körperliche Verwandlung von Wein und Brot in Blut und Leib Christi beim Abendmahl. Bei Lichte besehen ja wirklich ein physikalisches Unding. Für Luther war das Abendmahl Symbol und Angedenken, wie Jesus nun ja wörtlich gefordert hat. Und er leugnete, und das war natürlich ein für die Kirche entsetzlicher Sprengsatz, dass das Amt des Papstes und sein angemaßter Primat über die Kirche göttlichen Ursprungs sei. Zu Luthers eigenem Erstaunen verbreiteten sich seine Thesen in Windeseile. Ohne Luthers Verdienst schmälern zu wollen, ein Teil seines, wenn man so sagen kann, Erfolges, beruhte wohl darauf, dass die Zeit für diese Umwälzung reif, ja überreif war. Luthers Saat, die er fast ungewollt verstreute, fiel auf überaus fruchtbaren Boden. Und manche Entwicklungen in den folgenden Jahren erwecken den Eindruck, dass Luther Geister rief, die er ganz gern wieder loshaben wollte, oder zumindest, dass er von dem Erdrutsch, den er losgetreten hatte, weiter mitgerissen wurde, als er ursprünglich wollte. In 14 Tagen, meinte Luther, seien seine Thesen durch ganz Deutschland gelaufen. Bereits zu Anfang des Jahres 1518 wurden sie in Leipzig in deutscher Sprache gedruckt. Luther schickte die Thesen an Albrecht Dürer nach Nürnberg, der sich mit einem Geschenk von einer Serie von Kupferstichen bedankte. Zur gleichen Zeit reagierte Rom überraschend schnell, immerhin ging es um viel Geld. Der päpstliche Zensor Silvester Prierias erklärte die Thesen als nicht mit der päpstlichen Lehrmeinung vereinbar. Papst Leo X., der ohne Zweifel die Tragweite dieser Revolution nicht erkannte, er war mit seiner Familienpolitik mehr als ausreichend beschäftigt, er, ein Medici, wollte seinen Angehörigen ein erbliches Fürstentum in Italien verschaffen, wies den Ordensgeneral der Augustiner Eremiten an, den Mönch Luther zurückzupfeifen. Doch da war Luther schon, bildlich gesprochen, zu weit weg. Er rüstete sich bereits zum Kampf, der im Jahr 1518 voll entbrennen sollte. viertes Kapitel. Die Jahre von 1518 bis 1531, nicht einmal eineinhalb Jahrzehnte, sind randvoll mit Ereignissen. Die Taten und Untaten überstürzten sich. Diese Jahre sind wie ein Mühlstein, der die deutsche Geschichte, das Reich zermahlt, um- und umwendet und zersplittert zurücklässt. Das bewirkte nicht nur die Reformation. Mehrere Stränge von historischen Geschehnissen liefen nebeneinander her. Und die Zeit kann man nur verstehen, meine ich, wenn man sich die verschiedenen nebeneinander herlaufenden Stränge einigermaßen gleichzeitig, synoptisch vergegenwärtigt. Auch wenn die jeweiligen Stränge, wenngleich manchmal nur scheinbar, nichts oder wenig miteinander zu tun haben. Es soll daher versucht werden, diese erregende Zeit Jahr für Jahr darzustellen. Im Jahr 1518 fand ein Reichstag zu Augsburg statt, auf dem Kaiser Maximilian versuchte, seinen älteren Enkel Karl, Herzog von Burgund und König von Spanien, zum deutschen König wählen zu lassen. Das Vorhaben scheiterte, die Kurfürsten wollten nicht. Es war die letzte politische Enttäuschung des alten Kaisers. Ungefähr gleichzeitig taucht in der deutschen Geschichte eine schillernde Gestalt auf, die im wahrsten Sinn des Wortes in den folgenden Jahren kräftig mitmischen wird: Franz von Sickingen. Er stammte aus der Gegend von Kreuznach an der Nahe, 1481 geboren, Sohn eines reichen Ritters und wie alle Ritter seiner Zeit gelangweilt und unterbeschäftigt. Franz von Sickingen nahm daher Kriegsdienste im kaiserlichen Heer an, focht im Krieg Maximilians gegen Venedig 1508, wurde nach Kriegsende ausgemustert und entwickelte sich nun sowohl zu einem Condottiere nach italienischem Muster als auch, seltsamerweise, zu einem Rächer und Fürsprecher der Entrechteten und Beleidigten. So fühlte er sich jedenfalls. Dass bei diesen gerechten Racheaktionen nicht selten auch für ihn selbst etwas abfiel, störte ihn nicht. Seine erste Fehde galt der Stadt Worms, die einen ihrer Bürger, der einen Aufstand gegen den Rat versucht hatte, vertrieben hatte. Sickingen überfiel einen Wormser Kaufmannszug, also einen Warentransport, und belagerte sogar, wenngleich vergeblich, die Stadt. Das ging noch über seine Kräfte. Dann stritt er sich mit dem Herzog von Lothringen herum, bevor er, um 1517, vom französischen König Franz als Feldmarschall in den Dienst genommen wurde. In dieser Eigenschaft drangsalierte er die damals noch deutsche Stadt Metz und erpresste für sich 20.000 Goldgulden für das Absehen von Brandschatzung. Dann quittierte er den französischen Dienst und führte wieder auf eigene Faust Kleinkriege. Um die kaiserliche Acht, die über ihn schon wegen der Sache mit Worms verhängt worden war, kümmerte er sich nicht. Sein nächster Fehdebrief, denn er sah peinlich genau auf die Einhaltung der Formalitäten für derlei Raufereien, sofern die Formalitäten zu seinen Gunsten wirkten, schickte er an den Landgrafen von Hessen. Das war im Sommer 1518. Auch dieser Landgraf, Philipp, der später mit dem Beinamen der Großmütige und als einer der ernsthaftesten, auch persönlich überzeugten Verfechter der Reformation in die Geschichte eingehen sollte, war 14-jährig schon 1509 unter der Vormundschaft seiner Mutter Anna von Mecklenburg regierender Landgraf geworden und in eben diesem Jahr für volljährig erklärt worden. Auch die Landgrafschaft Hessen war in mehrere Linien aufgesplittert gewesen, aber Philipps Vater, Landgraf Wilhelm II., hatte nach und nach alle Linien beerbt, und so verfügte Philipp über das ganze ungeteilte Hessen. Leider teilte er später sein Erbe wieder auf. Der Krieg zwischen Sickingen und Hessen brach aus, weil Landgraf Philipp angeblich einen Freund oder Verwandten Sickingens benachteiligt hatte, was wahrscheinlich nur ein Vorwand war. Sickingen zog mit seinem Söldnerhaufen nach Darmstadt vor die hessische Residenz, konnte jedoch keinen eindeutigen Sieg erringen, denn der junge Philipp hatte sich mit dem Kurfürsten von Trier verbündet, der inzwischen in Sickingens Rücken dessen Hauptfestung und Stützpunkt Landstuhl in der Pfalz geknackt hatte. Doch auch die hessisch-trierische Allianz war zu schwach, den Söldnerführer am Kopf zu nehmen, und so kam es zu einem Friedensvertrag, in dem sich Sickingen verpflichtete, gegen 35.000 Gulden Lösegeld mit seinem Haufen abzuziehen. Es spricht für die jämmerliche Lage der Zentralgewalt im Reich, dass kein Machtwort des Kaisers vermochte, so einem Privatkrieg ein Ende zu setzen. Ein sehr schwaches Machtwort des Kaisers bewirkte in dem Fall nur, dass nicht die ganzen 35.000 Gulden an Sickingen ausbezahlt wurden. Im August 1518 wurde Luther von der päpstlichen Kurie nach Rom zitiert. Luther war kein Selbstmörder und folgte diesem Befehl nicht. Er erklärte sich jedoch zu einem Streitgespräch mit einem Legaten des Papstes bereit. Dieses Streitgespräch fand am Rande des Reichstages in Augsburg vom 13. bis 15. Oktober statt. Welche Bedeutung man Luther inzwischen in Rom beimaß, ist daran zu erkennen, wen die Kurie zu dem Streitgespräch abstellte. Nämlich niemand Geringeren als einen Kardinal und Erzbischof, Thomas Cajetan de Vio. Nicht zu verwechseln mit seinem Zeitgenossen Cajetan, dem Mitbegründer des Theatiner- oder Cajetaner-Ordens. Kardinal Cajetan war ein Humanist, durchaus kritisch, wenngleich papsttreu eingestellt, philosophisch gebildet und einer der wenigen Kardinäle, die sich untadeliger und nicht geldgieriger Lebensweise befleißigten. Obwohl Dominikaner und sogar deren Ordensgeneral, war er nicht engstirnig. Und es ist zu vermuten, dass er einigen Thesen Luthers gar nicht so ablehnend gegenüberstand. Das sachlich, wenn auch hart geführte Streitgespräch endete freilich, wie nicht anders zu erwarten, ohne Ergebnis. Das heißt, ohne dass Luther seine Thesen widerrief oder von ihnen abrückte. Er berief sich vom Übelberichteten, das bedeutet Unterrichteten, auf einen besser berichteten Papst. Dann zog er sich auf sicheren Boden zurück, nach Wittenberg. Dort regierte ein so seltsamer wie sympathischer Mann, im seltenen Einvernehmen mit seinem Bruder Herzog Johann, Kurfürst Friedrich III., der Weise. Er war gebildet und an Künsten und Wissenschaften interessiert, einesteils aufgeschlossen und freisinnig, andererseits aber wiederum abergläubisch. So hatte er in seiner Jugend sogar eine Wallfahrt nach Jerusalem gemacht, sammelte Reliquien, hatte von solchem heiligen Krempel ein ganzes, wie es genannt wurde, Heiltum, das heißt getrocknete Sanktschweißfüße und Knochen und alles Mögliche, in kostbare Silbergefäße verschlossen. Er war redlich und hoch angesehen, vor allem bei Kaiser Maximilian, der ein Vetter seines Vaters war, der ihn 1500 zum Vorsitzenden des Reichsregimentes machte, das heißt des Fürstengremiums, das bei eventueller Abwesenheit des Königs und Kaisers vom Reich stellvertretend regieren, das Regiment führen sollte. Diese Maßnahme war vor allem für den Fall gedacht, dass nach dem Tod von Maximilian dessen unmündiger Enkel König werden sollte. Das war dann zwar tatsächlich der Fall, aber das Reichsregiment kam nicht so recht zum Tragen. Kurfürst Friedrich gründete 1502 die Universität Wittenberg, ließ dazu jene Hof- und Universitätskirche erbauen, an deren Tor Luther dann angeblich die Thesen anschlug. Vor allem aber berief er Luther zum Professor an diese Universität und schon zuvor Luthers fränkischen Studiengenossen aus dessen Erfurter Zeit, Georg Burckhardt, der sich in humanistischer Manier nach seinem Geburtsort Spalt bei Eichstätt Spalatinus nannte. Dieser Spalatin wurde bald der engste Vertraute und Ratgeber des Kurfürsten, sein Hofkaplan und Geheimschreiber und der Vermittler der Gedanken Luthers. Spalatin hatte nie den Kontakt zu Luther verloren und nahm von Anfang an lebhaften Anteil an Luthers reformatorischen Ideen. Und es ist zu vermuten, dass Spalatin, der nüchterne Mann, sogar eher als der cholerische Luther die Tragweite dessen erkannte, was Luther da losgetreten hatte. Die Universität Wittenberg lag dem Kurfürsten besonders am Herzen. Er, der unverheiratet blieb und keine Kinder hatte, nannte sie »meine Tochter«. In eben dem Jahr 1518, von dem hier speziell die Rede ist, berief der Kurfürst einen jungen schwäbischen Gelehrten namens Philipp Schwarzerd auf Empfehlung von dessen Großonkel, des Humanisten Johannes Reuchlin, als Griechischprofessor nach Wittenberg. Schwarzerd sollte bald unter dem humanistischen Namen, in den er seinen Deutschen übersetzte, nämlich Melanchthon, für die Reformation und als Schüler und Weggefährte Luthers große Bedeutung erlangen. Kurfürst Friedrich, der sich erst, wenn es überhaupt wahr ist, am Totenbett zum lutherischen Glauben bekannte und zeitlebens beim Katholizismus und seinem Heiltum blieb, weigerte sich trotzdem standhaft, Luther der kaiserlichen oder gar päpstlichen Gewalt auszuliefern, und so also war Luther in Sachsen sicher. Im gleichen Jahr 1518 begegnen uns nun auch erstmals zwei weitere historische Gestalten, die für die nachfolgenden Jahre für die deutsche Geschichte von Bedeutung werden sollten: Ulrich von Hutten und Albrecht Kurfürst von Mainz. Beide schillernd, beide faszinierend, beide zwielichtig. Ritter Ulrich von Hutten, Spross einer alten Familie im Fuldaischen, 1488 geboren, war zunächst von seinen Eltern zur geistlichen Laufbahn bestimmt, entsprang dann allerdings rechtzeitig dem Kloster und studierte an verschiedenen Universitäten, unter anderem in Wittenberg, die weltlichen Wissenschaften, schloss sich bedeutenden Humanisten an und schrieb seine ersten lateinischen Gedichte. Danach führte der kaum über 20-jährige Hutten das Leben eines Kraftgenies, der seine Umwelt genauso entzückte wie erschreckte, auch und vielleicht besonders die Frauen. Er lebte von den Zuwendungen reicher Gönner, zum Beispiel einer Familie Lötz in Greifswald, denen er später jeweils mit bissigen literarischen Karikaturen ihrer Spießigkeit dankte. Außer nach Greifswald verschlug es ihn auch nach Rostock, dann nach Wien, endlich nach Padua, wo er 1512 in die Mühlen des italienischen Krieges geriet und von päpstlichen Landsknechten ausgeplündert wurde. Viel, was ihm geraubt werden konnte, hatte er allerdings nicht. Vielleicht jedoch war dieses Ereignis der Auslöser für seine spätere Wut auf den Papst und das Papsttum. Vielleicht auch der Auslöser dafür, dass er nun, 25 Jahre alt, selbst Landsknecht wurde, und zwar in kaiserlichen Diensten. Als er vom Mord an einem Vetter Hans von Hutten erfuhr, der auf Befehl des brutalen und wohl blödsinnigen, aber gefährlichen Herzogs Ulrich von Württemberg umgebracht worden war, davon in anderem Zusammenhang Näheres, verfasste er seine Phalarimus, ein Gespräch im sokratischen Sinn gegen Tyrannenwillkür, das ihn in ganz Deutschland und auch dem an Literatur interessierten Kaiser Maximilian bekannt machte. Oben wurde schon kurz einmal der Name Reuchlin erwähnt, Großonkel Melanchthons. Johannes Reuchlin, 1455 bis 1522, der sich gelegentlich in humanistischer Manier Kapnion nannte, von griechisch Kapnos, der Rauch, war einer der bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit. Ein aufgeklärter, freisinniger Mann, der beginnenden Reformation aufgeschlossen, zu der er sich allerdings nicht öffentlich bekannte. Reuchlin geriet in Streit mit den, typisch Dominikanern, in Köln. Ein von dieser Mönchsbande zur Taufe überredeter Jude namens Pfefferkorn, der offenbar nach seiner Konversion päpstlicher als der Papst geworden war, verlangte öffentlich, dass seinen ihrem Glauben treu gebliebenen ehemaligen Glaubensgenossen, den Juden also, ihre religiösen Schriften weggenommen und verbrannt werden müssten. Die Dominikaner applaudierten dieser horrenden Barbarei. Reuchlin trat ihr in einem vom Kaiser 1510 in Auftrag gegebenen Gutachten entgegen. Das brachte wiederum Reuchlin in Schwierigkeiten. Ein kirchlicher Prozess wurde angesagt, der ihn fast bis zu seinem Tod quälte. Die Affäre bewegte die gelehrte Welt nicht nur im Reich, sondern darüber hinaus. Schriften und Gegenschriften flogen den Kontrahenten nur so um die Ohren. Auch Reuchlin selbst griff zur Feder und der Ton wurde immer bissiger. Am bekanntesten wurden die anonym erschienenen Epistolae Obscurorum Virorum, Briefe der Dunkelmänner, deren Autor oder Autoren man auch heute noch nicht kennt. Eine Sammlung von Werken sogenannter indirekter Ironie, das heißt, die Briefe waren in übertriebener Weise in dem Sinn geschrieben, den sie als verwerflich bloßstellen wollten. Es waren angeblich Briefe, im schlechtesten Kirchenlatein abgefasst, von Mönchen und anderen Geistlichen, also eben Dunkelmännern, in denen offen die zynischen, schändlichen, verlogenen und sittenlosen Praktiken des Klerus und dessen Lebensweise angeprangert wurden. Die Briefe wirkten so echt, dass sie ein ungeheures Echo fanden und geglaubt wurde, dass hier die verrottete Pfaffenschaft sich unversehens und unfreiwillig verriet. Nicht zuletzt diese Dunkelmännerbriefe waren es, die der raschen Ausbreitung der Reformation den Boden bereiteten. Wie gesagt, man kennt die Autoren nicht. Nicht alle, denn ein Teil davon stammt von Ulrich von Hutten, den diese Sache ebenfalls fürchterlich erregt hat. Offen bekannte sich Hutten in einer anderen Schrift, Triumphus Capnionis, zu Reuchlin. Das war um die Zeit, als Hutten aus Italien, wo er sich im Übrigen die Syphilis geholt hatte, zurückkehrte. Er nahm kurzzeitig Dienste, nicht als Landsknecht, sondern als Sekretär, beim Erzbischof von Mainz an, dem er 1518 auf dessen Reise zum Reichstag nach Augsburg folgte. Albrecht von Brandenburg, der jüngste Sohn des bereits erwähnten Kurfürsten Johann Cicero und, über seine Mutter, Vetters Vetter des Kurfürsten Friedrichs des Weisen von Sachsen, war im Alter von 23 Jahren Erzbischof von Magdeburg und Bischof von Halberstadt geworden. Er bekam im folgenden Jahr das Erzbistum Mainz und damit die Kurwürde dazu und wurde 1518 Kardinal. Ein durchaus nicht ungebildeter Herr, ein Renaissancefürst auf deutschem Boden, völlig verweltlicht, ein Weiberheld sondersgleichen, war er infolge seines aufwendigen Lebensstiles und seiner fürstlichen Hofhaltung ständig in Geldnot. Um die Erzbischofswürde von Mainz bezahlen zu können, dergleichen musste man damals beim Papst kaufen, ganz offen, übernahm er den Vertrieb des Ablasses für Deutschland, stellte den schon geschilderten Dominikaner Tetzel in seine Dienste, von dessen Ablassverdiensten der neue Kurfürsterzbischof Prozente erhielt, mit denen er wiederum seinen Erzbischofshut in Rom bezahlte. Dass er Ulrich von Hutten trotz dessen inzwischen offenkundig gewordener antipäpstlicher Gesinnung in seine Dienste nahm, zeigt, dass er durchaus, wenngleich quasi hinter seinem eigenen Rücken, auch Sinn für Witz und Kritik hatte. Ein bewegtes Jahr, dieses 1518 post Christi mortem, das erste Jahr einer Zeit des großen Aufbruchs, einer neuen Zeit zweier deutscher Jahrhunderte mit, politisch gesehen, stark wechselhafter Bewölkung. Fünftes Kapitel. Das herausragendste Ereignis des Jahres 1519 fiel gleich in den ersten Tagen vor. Der Tod Kaiser Maximilians am 12. Januar. Dies und auch, dass der alte Kaiser vergeblich versucht hatte, 1518 seinen Enkel zum Nachfolger wählen zu lassen, wurde schon erwähnt. Nun stand jedoch eine Neuwahl an. Das politische Beharrungsvermögen des Mittelalters war groß, und das wirkte noch lange in die Neuzeit hinein. Die fast schon unverrückbar gewordene Ansicht von der Erblichkeit der Macht war stark und bewirkte in allen Wahlkönigreichen, nicht nur in Deutschland, dass fast immer der Sohn eines Monarchen, sofern er einen hatte, oft auch der nächste Agnat oder sogar Kognat, also Verwandter in weiblicher Linie, gewählt wurde. Offenbar löste das Befriedigung aus. Ein politischer Aberglaube beruhigte wie jeder befriedigte Aberglaube. Auf Kaiser Heinrich IV. War sein Sohn Karl IV. Gefolgt, auf ihn sein Sohn Wenzel, auf ihn, der keine legitimen Kinder hatte, sein Bruder Sigismund, auf ihn, nach dem missglückten Interregnum Ruprechts, sein Schwiegersohn Albrecht II., auf ihn sein nächster erwachsener Agnat Friedrich III., auf ihn sein Sohn Maximilian. Es scheint wie ein natürliches Empfinden gewesen zu sein, dass nun Maximilians ältester Enkel, da sein einziger Sohn Philipp vor ihm gestorben war, zum König und Kaiser berufen und also zu wählen sei. So kam es dann zwar auch, allerdings nicht so ohne weiteres. Denn es meldete sich ein anderer Kandidat, nämlich König Franz I. von Frankreich. Er war offensichtlich der staatsrechtlich korrekten Meinung, es stehe nirgendwo geschrieben, dass die Kaiserkrone mit der deutschen Königskrone untrennbar verbunden sei. Und im frühen Mittelalter hätten mehrere Potentaten die Kaiserkrone getragen, die nicht deutsche Könige gewesen seien. Und zweitens, dass eigentlich immer noch sowohl das deutsche Königtum als auch das französische aus dem alten fränkischen Königtum Karls des Großen, ja noch früher der Merowinger hervorgegangen und damit eigentlich eins sei. Nur in Westfränkisch, also französisch, und Ostfränkisch, also deutsch, vorübergehend geteilt. Diese Kandidatur, die im Grunde genommen nicht ernsthaft gewertet wurde, ist historisch ohne Belang und bräuchte nicht erwähnt zu werden, wenn sie nicht eine Reaktion hervorgerufen hätte, die hochinteressant ist. Es scheint nämlich so, dass in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts so etwas wie ein deutsches Nationalbewusstsein hervorgetreten ist. Man muss sich dabei vergegenwärtigen, dass die Nationalität, die Volkszugehörigkeit, bis dahin keine Rolle gespielt hat. Ein kollektives Zusammengehörigkeitsgefühl hat es nur in ganz kleinem Rahmen gegeben. Dorf, Talschaft, Stadt. Ob das Volk, das das Herzogtum Bayern bewohnt hat, sich als quasi patriotisch bayerisch gefühlt hat, erscheint mir schon äußerst zweifelhaft. Zusammenschlüsse erfolgten nur aus rein politischen Erwägungen, ohne Rücksicht auf Sprache und Volk. Die dynastischen Mechanismen arbeiteten ohne dies über alle Grenzen hinweg. Dass im Reich Tschechen, Sorben, andere Slawen, Friesen, Franzosen lebten, war niemandem auch nur einen Gedanken wert. In welcher Sprache die Untertanen redeten, war den Fürsten völlig gleichgültig. Außerdem überwölbte alles das Latein als Amts- und Gelehrtensprache. Und das, und darüber hinaus einzig entscheidende Bewusstseinskriterium, war die Zugehörigkeit zur christlichen Welt. Als 1474 Herzog Karl der Kühne von Burgund Anstalten machte, über den Rhein vorzurücken, appellierte Kaiser Friedrich III., und das war, soweit wir sehen, das erste Mal, dass das geschah, ans deutsche Nationalbewusstsein der Reichsfürsten, diese welsche Gefahr abzuwenden, und es half sogar. Wobei Welsch ursprünglich in ganz neutralem Sinne alles Romanische im Gegensatz zum Germanischen bedeutete, also Italienisch, Französisch, Rätoromanisch und so weiter. Einen schimpflichen Beigeschmack erhielt das Wort bezeichnenderweise erst in späterer Zeit, unter anderem in Huttens deutschen Gedichten. Die Kandidatur des welschen Königs von Frankreich rief eine laute Reaktion im nationaldeutschen Sinn hervor. Franz von Sickingen, der offenbar vergessen hatte, dass er kurz zuvor noch in eben diesen wählischen Diensten gestanden hatte, zog mit seiner Söldnerbande vor Frankfurt und drohte den dort im Juni versammelten Bevollmächtigten der Kurfürsten mit Gewalt, wenn nicht ein deutscher König gewählt würde. Daraufhin boten die Bevollmächtigten dem Kurfürsten Friedrich von Sachsen die Königskrone an, der lehnte jedoch ab. Allein dadurch verdiente er sich seinen historischen Beinamen der Weise, dass er nicht Geld und Kräfte vergeuden wollte, um diese wertlos gewordene Kopfdekoration zu gewinnen. So wurde denn doch am 28. Juni der Habsburger Karl von Burgund und Spanien zum deutschen König und erwählten römischen Kaiser gewählt, Karl V. Er ließ sich einige Jahre später dann doch noch vom Papst zum Kaiser krönen, allerdings nicht in Rom, sondern nur in Bologna, die allerletzte diesbezügliche Handlung eines Papstes. Wodurch dieses nationale Bewusstsein entstanden ist, wird man wohl kaum ergründen können. Es mag sein, dass die im Kern national-tschechische religiöse Hussitenbewegung auslösende Wirkung hatte. Es mag sein, dass das vielbesprochene, vielgerühmte neue Ideal der Individualität, das als Wesensausdruck der Renaissance und des humanistischen Geistes gesehen wird, auch einen gewissermaßen völkischen Individualismus mit sich gebracht hat. Vielleicht hat die explosionsartige Ausweitung der Verkehrswege, das Öffnen neuer Welten zur Bildung eines Identitätsbewusstseins auch der Völker geführt, was mit der Aufwertung der einzelnen Sprachen, der beginnenden Emanzipation vom Latein einherging. Allerdings ausgerechnet zu der Zeit, als die alten römischen und griechischen Kulturen und damit deren Sprache ins künstlerische und wissenschaftliche Bewusstsein rückten und in der ganzen Kultur wirksam wurden. Ich sehe auch die Reformation als im Ausgangspunkt nationaldeutsche Sache. Die Opposition Luthers und der Reformatoren richtete sich, bewusst oder nur unbewusst, auch gegen die welsche Dominanz in Kirche und Glauben. Schließlich gab es seit Jahrhunderten nur italienische, allenfalls französische oder spanische, also auch welsche Päpste. Die Zahl der nicht-italienischen Kardinäle war immer eine Minderheit. In Luthers Schriften und Tischreden taucht das Wort Deutsch sehr oft und an prominenten Stellen auf. Die Reformation hat das Deutsche als Sprache der Liturgie der neuen Kirche eingeführt, und es war bekanntlich nicht seine geringste Leistung, dass er die Bibel ins Deutsche übersetzte. Es ist dies vielleicht die Stelle, auch um nicht Beifall von falscher Seite zu bekommen, über den Stellenwert und auch den Wert überhaupt des Nationalismus, des Nationalbewusstseins, des Patriotismus zu reflektieren. Den Stellenwert des meines Erachtens um 1500 aufkommenden Nationalismus der Deutschen sehe ich lediglich als historisches Faktum, das man im Auge behalten muss, um gewisse historische Vorgänge zu verstehen. Wenn es nicht so war, dass die zunächst überdeutlich von Deutschland ausgehende Reformation hier ein deutsches Nationalbewusstsein hervorgerufen oder, wenn schon latent vorhanden, endgültig befestigt hat, sondern wenn es so war, dass dieses mehr oder weniger latent seit einigen Jahrzehnten entwickelte Nationalgefühl zur Reformation geführt, also Luther unbewusst geleitet hat, so ist dieses Nationalgefühl ohne Zweifel als begrüßenswert zu betrachten, als begrüßenswert zu betrachten gewesen. Nationalismus, Patriotismus, völkisches Denken hat die Menschheit von da an nicht mehr verlassen. Aber so wenig wie es fast nichts gibt, was nur gut oder nur schlecht ist, so wenig ist relativ Gutes oder relativ Schlechtes immer gut respektive schlecht gewesen. Panterei, alles fließt. Schlechtes wird zum Guten oder umgekehrt, die Farben changieren, und auch, so wunderbar ist das Leben gemischt, was für den einen gut ist, ist für den anderen schlecht. Historische Prozesse haben dies oft genug gezeigt. Die Französische Revolution, ein ohne jeden Zweifel erfrischender Ausbruch des Freiheitswillens, ist in diktatorischen Terror pervertiert. Die sozialistisch-gewerkschaftlichen Bewegungen des 19. Jahrhunderts, ohne Einschränkung begrüßenswerte Bewegungen im Sinne menschlicher Gerechtigkeit, sind zum Teil in ökologische und ökonomische Behinderungen entartet. Den Deutschen, nein, denen unter den Deutschen, die für das verantwortlich sind, was sich in der Geschichte ereignete, blieb es vorbehalten, den Nationalismus sozusagen zu perfektionieren. Wenn es mir beschieden sein soll, meine historische Erzählung bis in jene Zeiten, das heißt ins 19. und 20. Jahrhundert fortzuführen, werde ich nicht umhinkommen, näher darauf einzugehen, wie der preußische Perfektmilitarismus, der ausgefeilte Stechschritt, der Liberalismus des Hambacher Festes und der lawinenartig überrollende, sich selbst immer mehr übertreffende Patriotismus, gepaart mit Antisemitismus, in Rassenwahn mündeten, in einen große Teile des deutschen und österreichischen Volkes ergreifenden, zerstörerischen Größenwahn, der in einem selbstverschuldeten, wohlverdienten Zusammenbruch endete, der die unbedeutendste oder doch nicht so unbedeutende Auswirkung mit sich brachte, dass die Begriffe Nation, Volk, gar Vaterlandsliebe und Patriot von Vernünftigen nur noch mit Vorsicht, von den Unvernünftigen, also den meisten anderen, nur noch hinter vorgehaltener Hand benutzt werden konnten, jedenfalls einige Jahrzehnte lang. Dieser Größenwahn mit Rassenwahn und nachfolgendem Zusammenbruch bewirkten, und das mit einigem Recht, dass Deutsch, sagen wir es milde, negativ besetzt war und zum Teil immer noch ist. Bedauerlich? Die Deutschen haben davon nicht nur verloren, dass ein größerer Teil ihres Patriotismus amputiert worden ist. Reicht das, um keinen Beifall von der falschen Seite zu bekommen, wenn man das aufkommende Nationalgefühl vom Jahr 1500 begrüßt? Nun gibt es mehrere falsche Seiten, von denen Beifall kommen könnte, weshalb ich dazu füge, die anderen, man möge sich darunter vorstellen, was man mag, sind auch nicht besser, hatten vielleicht nur noch nicht die Gelegenheit, sich so widerwärtig zu zeigen. Das wahre Vieh ist der Mensch, sagt ein nicht unbedeutender deutscher Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, wobei er vielleicht das Vieh diskriminiert. Der neue Kaiser Karl V. setzte, verpflichtet durch eine Wahlkapitulation, ein Reichsregiment ein und hob sich sofort eilig hinweg in die Niederlande, wo es schon wieder kriselte, und überließ das Reich im Wesentlichen sich selbst, wobei es dann während seiner ganzen Regierung mit wenigen Ausnahmen blieb. Wie stark das Fass des Unmuts über die römische Kirche am Überlaufen war, zeigt, wie schnell sich die Reformation verbreitete. Schon 1519, noch keine 2 Jahre nach dem Thesenanschlag, bekannte sich Ostfriesland zum neuen Glauben, zu einer Zeit, in der noch nicht einmal Luther selbst daran glaubte, eine neue Kirche, eine neue Konfession ins Leben gerufen zu haben. In der Schweiz hatte bereits 1518 ein Mann namens Huldreich oder Ulrich Zwingli ein kerniger Eidgenosse aus dem Toggenburg, gegen Wallfahrten, die besonders im schweizerischen Einsiedeln grassierten, gegen Ablasskrämerei und anderen Aberglauben zu predigen begonnen. Der Schweizer Tetzel war ein Franziskaner namens Bernardin Samson. Am 1. Januar 1519 trat Zwingli sein Amt als Pfarrer am Großmünster zu Zürich an und begann sofort, so scharfe wie erhellende Predigten gegen das Papsttum und die Missstände in der Kirche zu führen. Aber auch, was nicht von allen Eidgenossen gern gehört wurde, gegen die Unsitte, dass sich die jungen Schweizer als Reisläufer, Landsknechte, Söldner in päpstlichen, französischen und anderen Diensten verdingten. Das Grauen des Landsknechtskrieges hatte Zwingli selbst in frühen Jahren als eine Art Feldprediger bei den Schweizern im päpstlichen Dienst kennengelernt. Im Januar 1519 kam es im thüringischen Altenburg zu einem Gespräch zwischen Luther und einem deutschen päpstlichen Geheimkämmerer, Karl von Miltitz, der Kurienjurist in Rom war, nun jedoch wieder auf seinen Pfründen in Deutschland lebte. Das Gespräch endete deswegen fast versöhnlich, weil Miltitz die Begründetheit zumindest einiger Thesen Luthers anerkennen musste. Er verfasste sogar selbst in diesem Sinn ein Sendschreiben an Leo X., das dieser jedoch vermutlich nicht einmal las. Luther freilich blieb unbeugsam bei seiner Haltung, ebenso wie im folgenden Sommer dieses Jahres in dem großen Streitgespräch mit Eck, das unter Beteiligung Karlstadts vom 27. Juni bis 16. Juli in Leipzig stattfand. Karlstadt, eigentlich Andreas Rudolf Bodenstein, er nannte sich Karlstadt nach seinem fränkischen Geburtsort, war, wie Luther, Professor in Wittenberg und war einer der ersten, der sich sofort Luther anschloss und sehr bald in seinem Reformeifer weit über Luther hinausging, sogar einer der extremsten Reformatoren wurde. Seine Disputation mit Eck betraf theologisches Gezänk. Es ging um den längst obsolet gewordenen Pelagianismus, das heißt um Erbsünde und dergleichen, und hatte mit der Reformation eigentlich nichts zu tun. Eck, der eigentlich Johann Meyer hieß und sich nach seinem Geburtsort von Eck nannte, war ein beachtlicher Universalgelehrter, Philosoph, Philologe, Theologe, Jurist, aber auch ein engstirniger Verteidiger des Papsttums. Und von Anfang an sah er den göttlichen Auftrag über seinem Leben schweben, die Reformation zu verhindern. Er war ein gefürchteter Vielredner, und das auf Schwäbisch. Nun war auch Luther in der Hinsicht nicht von schlechten Eltern, auf Sächsisch. Das Gespräch zwischen dem sächsischen und dem schwäbischen Streithahn dürfte auch kabarettistische Dimensionen gehabt haben. Schade, dass es noch keine Tonbandaufzeichnungen gegeben hat. Luther beharrte auf seinem Standpunkt. Mehr noch, durch dieses Gespräch und dessen Vorbereitung scheint er gezwungen gewesen zu sein, seine Glaubenslinie nun mit aller Schärfe zu präzisieren. Und es ist zu vermuten, dass von diesem Zeitpunkt an für Luther die Tragweite seines Handelns klar und dass für ihn die Trennung von der römischen Kirche vollzogen war. Eck blieb nichts anderes übrig, als eine anbiedernde Schrift De Primatu Papae zu verfassen, die er dem Papst schickte. Die dürfte der sogar gelesen haben. Geholfen hat es nichts mehr. Im November 1519 appellierte Luther dann von Wittenberg aus in aller Form an ein Konzil, obwohl er noch im Streitgespräch die Meinung vertreten hatte, nicht nur der Papst, sondern selbst ein großes Konzil wie das von Konstanz könne irren. Sechstes Kapitel. Es gibt eine Theorie, wonach die Geschwindigkeit des Fortschritts und überhaupt der kulturhistorischen Entwicklung mit dem durchschnittlichen Alter zusammenhängt, das die jeweils lebenden Menschen erreichen. Bei einem Durchschnittsalter von, wie im Mittelalter, 30 Jahren ereignet sich in der betreffenden Lebensspanne großräumig nicht viel oder gar nichts. Dem Menschen entgeht die mögliche kontinuierliche Veränderung. Bei zunehmendem Durchschnittsalter ist auch eine zunehmende Wahrnehmung von Veränderungen möglich, und damit steigt der Wunsch nach Veränderungen, die ja in der Regel als Verbesserungen gelten. Erst die Beobachtung der Möglichkeiten der Veränderung haben den Wunsch danach hervorgebracht. Diese Theorie vermag einzuleuchten und erklärt die Eigengesetzlichkeit der kulturhistorischen Entwicklung. Je mehr Veränderung erzielt wird, was möglicherweise Verbesserung mit sich bringt, desto mehr dringt, noch dazu bei steigender Lebenserwartung und also weiterer zeitlicher Perspektive, der Wunsch auf weitere Veränderung hervor und so fort. Und in der Tat ist der Fortschritt, wie immer man ihn werten will, immer schneller geworden, bis heute. Es mag sein, dass damals um 1500 mit Erreichen eines gewissen Grenzwertes an Lebensaltererwartung der Zeitpunkt gekommen war, der im allgemeinen Bewusstsein die Machbarkeit von Veränderungen hat aufleuchten lassen. Es muss nicht alles so, das heißt so schlecht bleiben, wie es bisher war. Das dachten zum Beispiel schwäbische Bauern im Jahr 1514. Und das kam so. Es wurde schon berichtet, dass sich auf dem Gebiet des alten Stammesherzogtums Schwaben eine große Anzahl von Territorien gebildet hatte. Im Süden die Schweiz, im Westen die zähringische Markgrafschaft Baden, im Zentrum die Grafschaft Württemberg, die, als sie zum Herzogtum erhoben wurde, das Herzogtum Schwaben förmlich aufsog. 1495 folgte auf den kinderlosen ersten Herzog Eberhard I. sein Vetter Eberhard II., ein Geisteskranker, vor allem aber ein Verschwender, der eine derartige Misswirtschaft betrieb, dass Kaiser Maximilian eingriff und ihn 1498 zur Abdankung zwang. Das Land kam allerdings vom Regen in die Traufe, denn der nächste Herzog, wiederum ein Vetter aus einer weiteren Nebenlinie, Ulrich, der zunächst unter Vormundschaft und ab 1503 selbstständig regierte, schaffte es durch sinnlosen Aufwand des Hofes, Mätressenwirtschaft, hemmungsloses Freudenleben und dergleichen und vor allem, weil er die Finanzen seines Herzogtums korrupten Räten überließ, die ohne dies hohe ererbte Schuldenlast auf die bereits astronomische Summe von 1.000.000 Gulden anwachsen zu lassen. Um seinen Aufwand bezahlen zu können, presste er seinen Untertanen unerhört hohe Steuern ab, die so unerträglich wurden, dass 1514 der erste große Bauernaufstand losbrach, die Revolution des armen Konrad, so genannt nach einem der Anführer. Da war es soweit, dass die Stände Württembergs, die Städte vor allem, den Herzog praktisch entmündigten. Er ließ es sich gefallen, denn dem Bauernaufstand konnte er nichts entgegensetzen, und die Entmündigung wurde ihm dadurch versüßt, dass die Stände seine Schulden übernahmen. Gleichzeitig beruhigten sie die Bauern, indem sie ihnen Steuererleichterungen und Freiheiten einräumten. Ulrich war indessen mit Weiberjagd beschäftigt. Seine unglückliche Frau, Prinzessin Sabine von Bayern, war ihm davongelaufen und zu ihrem Vater nach München geflohen. Ulrich hatte sein gieriges Auge auf eine verheiratete Dame geworfen, Frau von Hutten, Gemahlin eines Verwandten Franz von Huttens. Als Hans von Hutten, so hieß der Mann, die Nachstellungen des Herzogs nicht dulden wollte, ermordete ihn der Herzog eigenhändig im Böblinger Wald. Das brachte Franz von Hutten und endlich den Kaiser auf, der über ihn 1516 die Acht und 1518 die Aberacht verhängte. Da begann Ulrich erst recht zu wüten. Die Gräueltaten, die er beging, waren Legion. Das Maß war voll, als er zunächst die Reichsstadt Reutlingen und 1519 Tübingen überfiel und plündern ließ. Da trat der Schwäbische Bund, eine Selbstschutzvereinigung des schwäbischen Adels und der Städte, endlich energisch gegen ihn auf und vertrieb den wahnsinnigen Unhold. Er floh nach Mömpelgard, das ist Montbéliard, eine Grafschaft in Burgund, die als weit abgelegenes Besitztum den Württembergern erblich zugefallen war. Dort, außerhalb der Reichsgrenzen, hielt sich Ulrich bedeckt und wartete ab, bis, so hoffte er, Gras über die Sache gewachsen war. Aber das Gras wuchs nicht so schnell. Der neue Kaiser, Karl V., erklärte Herzog Ulrich für abgesetzt. Die Stände verkauften 1520 das Land an den Kaiser um die Summe 220.000 Gulden, die sie für die Kriegskosten und für die Vertreibung Ulrichs aufgewendet hatten. Der Kaiser belehnte dann später seinen Bruder Ferdinand mit dem Herzogtum Württemberg. Die Reformation verbreitete sich in Deutschland wie ein Flächenbrand bei starkem Wind. Luther hatte, nach der Diskussion in Leipzig, seine Schrift »Von dem Papsttum zu Rom« herausgegeben, in der er jetzt nicht mehr nur die bloß weltliche und nicht göttliche Bedeutung des Papsttums bestritt, sondern überhaupt leugnete, dass ein allgemeines Oberhaupt der Kirche nötig sei. Die Kurie antwortete darauf mit der Bannbulle. Luther wurde als Ketzer aus der Kirche ausgestoßen. Luther verbrannte öffentlich, und dies ist historisch und keine Legende, die Bannbulle am 10. Dezember vor dem Elstertor in Wittenberg. Im gleichen Jahr erschienen auch seine großen Streitschriften an den christlichen Adel deutscher Nation, also wieder ein national gefärbter Aufruf, von der Freiheit des Christenmenschen und von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. In dem Traktat »Wider die Bulle des Endchrists«, also Antichrists, schlug er noch schärfere polemische Töne gegen den Papst an. Sie wurden, ist anzunehmen, in Rom verstanden. Auch die, nach dem von Luther verfochtenen Grundsatz der Rechtfertigung durch den Glauben allein, zweite Ohrfeige für die römische Kirche, dass die Freiheit des Christenmenschen darin bestehe, seinen eigenen, individuellen Weg zu Gott zu finden, dass es keiner geistlichen Anleitung oder gar Vorschriften bedürfe. Vorreiter der sozusagen offiziellen Reformation war die Stadt Zürich, in der Huldreich Zwingli eine Tätigkeit entfaltete, die bald über das hinausging, was Luther wollte. Bereits 1520 wurde die Ablasskrämerei in Zürich verboten. Sämtliche Prediger in Stadt und Kanton wurden angewiesen, ab sofort das Evangelium im reformierten Sinn zu verkünden. Siebentes Kapitel. Das Jahr 1521 brachte für die deutsche Geschichte und für das Deutsche Reich zweierlei: einen weiteren Krieg gegen Frankreich und ein Überborden der Reformation, die fast zum Chaos geführt hätte. Luther wurde, auf päpstliches Geheiß, vor den Reichstag zu Worms geladen. Kaiser Karl V. gewährte dem unter Bann stehenden Ketzer freies Geleit, was der Kirche schon nicht passte. Ohne diese Zusicherung wäre Luther jedoch nicht gekommen. Das Beispiel des Jan Hus vor Augen zögerte Luther, vertraute aber dann doch dem kaiserlichen Wort, reiste am 2. April von Wittenberg ab und kam am 16. April nach Worms. Seine Reise war ein Triumphzug. Ein Zug des Kaisers hätte vom Volk nicht stürmischer begrüßt werden können. Am 17. April trat Luther noch immer in Mönchskutte vor den Reichstag. Es wurde ihm nicht gestattet, seine Lehre zu verteidigen. Er dürfe nur, hieß es, widerrufen. Luther erbat sich Bedenkzeit. Der Kaiser bewilligte ihm, gegen Protest der päpstlichen Vertreter, einen Tag. Am 18. April erklärte Luther, nicht widerrufen zu wollen. Das stolze, schöne Wort, hier stehe ich und kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen, ist leider Legende. Wohl aber scheint das Wort, ich bin hindurch, Gott helf mir, das er sagte, als er den Reichstag verließ, authentisch zu sein. Am 26. April verließ er Worms, unbehelligt, der Kaiser hielt also Wort, nicht wie sein Vorgänger Sigismund, und zog gen Heimat. Da überfielen ihn am 4. Mai verkappte Reiter und schleppten ihn fort, zu seiner eigenen Sicherheit. Denn Kurfürst Friedrich von Sachsen, der trotz seines Beharrens im alten Glauben entschlossen war, die schützende Hand über den Reformator zu halten, war sich nicht sicher, wie lang und wie weit die kaiserliche Zusicherung des freien Geleits galt, und die Kurie bohrte schon beim Kaiser auf Beseitigung des Ketzers, als ob damit noch im Sinne des Papstes irgendetwas zu retten gewesen wäre. Der Kurfürst ließ diese Entführung inszenieren und Luther in Sicherheit auf die Wartburg bringen. Am 26. Mai erging gegen Luther die Reichsacht. Das war für ihn gefährlich, da er nicht wie Ex-Herzog Ulrich von Württemberg eine Mörderbande zur Verfügung hatte. Es war auch gefährlicher als der Kirchenbann, denn durch die Acht war Luther rechtlos und vogelfrei, zum Abschuss freigegeben. Deshalb wurde der Aufenthalt Luthers vom Kurfürsten geheim gehalten. Luther war von der Bildfläche verschwunden. Er legte nun den Mönchshabit ab und lebte als Junker Jörg auf der Wartburg. Noch im selben Jahr begann er mit der Bibelübersetzung. Um den Aufenthalt Luthers auf der Wartburg rankt sich die Legende von der Erscheinung eines Teufels in Luthers Studierstube und dass Luther ein Tintenfass nach dem Teufel geworfen habe. Der Tintenfleck an der Wand wird heute noch gezeigt. Er wird vom Hausmeister nach Bedarf von Zeit zu Zeit aufgefrischt. Während Luthers Abwesenheit und Verschwinden trat Karlstadt in Wittenberg stärker hervor. Wie mehrere der nun ehemaligen Mönche trat er aus dem Augustinerkloster aus, predigte gegen den Zölibat und das Messopfer. Zu Weihnachten 1521 feierte er öffentlich den Gottesdienst in lutherischem Sinn und verteilte das Abendmahl in beiderlei Gestalt. Einer der ehemaligen Mönche, Gabriel Zwilling aus Annaberg, der sich griechisch Didymus nannte, predigte noch schärfer als Karlstadt, eiferte in schon schwärmerisch-sektiererischer Weise vor allem gegen die Bilderverehrung in der Kirche. Hinzu kam, dass Karlstadt mit den sogenannten Zwickauer Propheten in Verbindung trat. Schon zu Anfang des Jahrhunderts oder sogar früher hatten sich namentlich in Holland reformatorische Bewegungen gebildet, völlig unabhängig von Luther und längst nicht so geistig hochstehend und theologisch untermauert wie Luthers Bestrebungen. Die Reformation Luthers ließ nun diese eher verstreuten Bewegungen aufkeimen. Sie richteten sich auch und vor allem gegen die Taufe im Kindesalter und gegen die Bilderverehrung. Insgesamt waren diese Bewegungen emotionaler gefärbt, eben schwärmerisch. Aus unerfindlichen Gründen, vielleicht nur, weil sich dort in der Person des ehrsamen Tuchmachers Niklas Storch ein besonderer Eiferer fand, verbreitete sich in Zwickau in Sachsen diese später Wiedertäufer oder Anabaptisten genannte Sekte, deren Name eigentlich falsch ist, sie müssten Spättäufer heißen, denn sie lehnten, wie gesagt, die im Grunde zwangsweise Taufe des noch willenlosen Säuglings ab und ließen nur die Taufe des der heiligen Handlung voll bewussten Erwachsenen gelten. Welche außerreligiösen Ziele diese Wiedertäufer, die sich auch himmlische Propheten nannten, verfolgten, davon wird später in anderem Zusammenhang die Rede sein. In Zwickau fanden Niklas Storch und seine Glaubensgenossen in einem jungen Geistlichen, der bisher die pikante Stelle eines Kaplans in einem Nonnenkloster gehabt hatte, einen feurigen Anführer, Thomas Münzer. Die Zwickauer Propheten hängten sich dann an die inzwischen mächtige Reformation an, und es schien so, als durchsetzten sie Luthers Bewegung zu dessen Missvergnügen mit ihren extremen, zum Teil gewalttätigen Gedanken. Besonders Karlstadt war anfällig dafür. Melanchthon schwankte, stellte sich zumindest nicht dagegen. Im Februar 1522 kam es zum ersten Bildersturm. Der Rat der Stadt Zwickau ließ auf Drängen der Reformatoren die heiligen Bilder und Statuen aus den Kirchen entfernen. Unbezahlbare Kunstschätze gingen dabei zugrunde. Sowohl Luther als auch der Kurfürst sahen die Reformation in sektiererisches Chaos verschwinden und untergehen. Luther tobte. Indessen bewegten den Kaiser andere Dinge. Die Machtverhältnisse hatten sich schon wieder einmal verschoben. Der Papst, Leo X. aus dem Hause Medici, brauchte nun die Unterstützung des Kaisers, um die Bewegung Luthers in Deutschland zu unterdrücken, und so musste er ihm politisch wieder näher rücken. Dass nun, wie die Lage in Deutschland war, dies als eines der dringendsten Probleme der römischen Kirche erschien, ist klar. Wenn, wie es drohte, ganz Nordeuropa vom päpstlich verordneten Glauben abfiel, würden die Einnahmen des Heiligen Stuhles um die Hälfte sinken. Und gerade jetzt, wo das Rom der Renaissance neu zu strahlen beginnen sollte und die Hofhaltung der Päpste und ihr Nepotismus Unsummen verschlangen, war man auf die Gelder aus Deutschland angewiesen. Dass der Papst um das Seelenheil der Ketzer besorgt war, glaube ich eher nicht. So schwenkte also der Papst ins kaiserliche Lager. Was König Franz von Frankreich als Bedrohung seiner italienischen Interessen betrachtete, weshalb er einen Krieg vom Zaun brach. Der, muss allerdings gesagt werden, Kaiser Karl nicht ungelegen kam, denn er, der burgundische Erbe, hoffte, das Kernland, eben das französische Herzogtum Burgund, doch noch zu erobern. Es ließ sich nicht ungünstig an. Der Angriff des französischen Königs auf die Niederlande missglückte. Aus Mailand vertrieb noch 1521 der Kaiser die Franzosen wieder. Überhaupt tat sich König Franz schwer mit dem Krieg führen, denn er hatte das Geld, das in der Kriegskasse war, anderweitig verpulvert. Eigentlich viel vernünftiger, unter anderem für die Honorare, die er Leonardo da Vinci zahlte, den er 1519 an seinen Hof geholt hatte, für Schlösser, die er bauen ließ, für die Gründung von Bibliotheken. und für den Unterhalt seiner Mätressen, was immerhin auch noch gescheiter ist als Krieg führen. Alles in allem kostete die Hofhaltung 1,5 Millionen Goldtaler, vorsichtig umgerechnet 20 bis 30 Milliarden Euro im Jahr. Und die fehlten eben fürs Militär. Zwar hatte auch Kaiser Karl, der zumindest in seiner Jugend kein Kind von Traurigkeit war, seine Mätressen, der später berühmte Don Juan d'Austria war sein illegitimer Sohn aus der Verbindung mit der Bürgerstochter Barbara Blomberg aus Regensburg, aber er gab nicht so viel Geld dafür aus. Und außerdem traten nicht nur alle italienischen Staaten an seine Seite, sondern auch König Heinrich VIII. Von England. Dieser, im populären Geschichtsverständnis etwas zu einseitig nur als Blaubart berüchtigte König, in der Tat war er 6-mal verheiratet und ließ 2 seiner Ehefrauen köpfen, war zunächst ein entschiedener Gegner der Reformation und schrieb sogar höchst selbst ein Traktat gegen Luther, Adsertia Septem Sacramentorum, zur Verteidigung des römischen Standpunktes der 7 Sakramente. Der Papst war so gerührt, dass er dem König am 11. Oktober 1521 den erblichen Titel Defensor Fidei, Verteidiger des Glaubens, verlieh. Die Königin von England führt ihn noch heute. Den Feldzug Kaiser Karls gegen Frankreich in den Niederlanden unterstützte auch Sickingen mit einem Heerbann von 15.000 Mann, war allerdings damit nicht sehr erfolgreich. Nach der Eroberung Sedans, welche Stadt in der deutschen Geschichte noch eine Rolle spielen sollte, musste er sich wieder zurückziehen. Die Kosten des Feldzuges streckte Sickingen dem Kaiser vor und bekam sie nie erstattet. Sickingens Freund Hutten hatte gehofft, wie wohl viele, dass der junge Kaiser den reformatorischen Ideen aufgeschlossen gegenüberstände. 1520 hatte Hutten erstmals in deutscher Sprache ein Sendschreiben verfasst. Klag und Vermahnung gegen den übermäßigen Gewalt des Papsts. Nach der Verurteilung Luthers auf dem Wormser Reichstag tobte er sich dann in einer Flut von Flugschriften gegen die Römlinge aus, leitete alle diese Schriften dem Kaiser zu und warnte ihn vor den verderblichen Ratgebern. Wie nicht anders zu erwarten, hörte der Kaiser nicht darauf. Achtes Kapitel. Die nächsten beiden Jahre, 1522 und 23, waren einesteils von der Festigung der Lehre Luthers geprägt, andernteils von einer beginnenden Aufspaltung der Reformation und von einem kaum merklichen Anfang einer katholischen Gegenreformation. Letzteres war darauf zurückzuführen, dass nach dem Tod Papst Leos X. am 1. Dezember 1521 zumindest einige Kardinäle die Zeichen der Zeit erkannten und in Adrian Florenz Dedel, dem letzten Nicht-Italiener für Jahrhunderte, einen tadelfreien Kandidaten wählten. Er nahm den Namen Hadrian VI. An. Er war der Lehrer Kaiser Karls V. gewesen, später Bischof von Utrecht, ein gebildeter, vorsichtiger Mann, weder macht- noch geldgierig und nicht korrupt, also denkbar ungeeignet für den päpstlichen Thron. Deshalb scheiterte er auch kläglich bei seinem Versuch, die Kirche von innen heraus zu reformieren und den Augiasstall namens Vatikan auszumisten. Nach nur 20 Monaten starb er erschöpft und enttäuscht, mit mehr guten Vorsätzen als Ergebnissen. Den Reichstag von Nürnberg von 1522 hatte er mit dem Kardinallegaten Chieregati beschickt, dem er die Weisung mitgab, zu verkünden, der Papst sehe ein, dass die Hauptursache für die religiösen Unruhen der Zeit in den Fehlern der Kurie zu suchen sei. Das war Wasser auf die Mühlen der Reichsstände, die auf eben diesem Reichstag 100 Gravamina, das heißt Beschwerdepunkte, gegen die päpstliche Gelderpressung vorbrachten und dem Kaiser drohten, zur Selbsthilfe zu greifen, wenn nicht Abhilfe geschaffen werde. Der Kaiser reagierte nicht. Und so begann, wenn auch langsam, diese Selbsthilfe der Reformation nahestehenden Fürsten und Reichsstände, die letzten Endes zum Dreißigjährigen Krieg führen sollte und das Reich spaltete. Luther, auf der Wartburg zwar in Sicherheit, allerdings so gut wie aus dem Verkehr gezogen, wurde alarmiert durch das, was sich inzwischen in Wittenberg getan hatte. Der erwähnte Bildersturm, die Annäherung seiner Anhänger an die Wiedertäufer. Luther war auch, das muss man klar sehen, so etwas wie ein Pazifist, ein Gegner jeder Gewalt und auch ein Gegner jedes Extremismus, den er als Unvernunft betrachtete. Er war, und das ist festzuhalten, zutiefst Christ in dem von ihm als wahr erkannten Sinn. Er verließ heimlich die Wartburg, eilte nach Wittenberg, betrat die Kanzel und predigte 8 Tage hintereinander mit solcher Deutlichkeit, dass dank seiner Autorität wieder Ruhe eintrat. Luther brachte das Kunststück fertig, ein radikaler Gemäßigter zu sein. Er widmete sich dann, speziell in diesen Jahren, wobei ihm vor allem Melanchthon zur Seite stand, der Festigung und Festlegung der Grundlagen der Reformation. Von diesem Zeitpunkt an wollte er nun wirklich eine andere, neue Kirche. Er entwickelte die neue, gereinigte Liturgie, Sakramentsfeier, eine Kirchenverfassung, den religiösen Unterricht und nicht zuletzt das neue evangelische Kirchenlied. In diesen und den darauffolgenden Jahren erschienen seine Schriften »Von Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeinde«, »Formula Missae« und »Das deutsche Gesangbuch«. Es waren auch die Jahre, in denen, dem Beispiel Zürichs folgend, Städte oder ganze Länder offiziell zum neuen Glauben übertraten, zum Beispiel Pommern, Frankfurt am Main, Magdeburg und andere. Das ging immer mit Enteignung von Kirchengut vor sich, mit Aufhebung der Klöster, der Aufkündigung des Gehorsams gegen Rom. Welchen Segen das für die jeweiligen Gemeinwesen bedeutete, kann man sich vergegenwärtigen, wenn man bedenkt, dass vor der Reformation in manchen Städten bis zu 30% der Bevölkerung aus schmarotzenden Pfaffen, Mönchen und Nonnen bestanden hatten. Die wenigsten waren sozial oder karitativ tätig. Die meisten lebten nur gut und wurden fett auf Kosten der anderen. Eine nicht im Sinne Luthers verlaufende Entwicklung nahm die Reformation in der Schweiz. Dort überstürzte sich der reformatorische Eifer huldreich Zwinglis, der sich im Lauf dieser Jahre zu einem, würde man heute sagen, fundamentalistischen Diktator aufschwang und die Stadt auch politisch beherrschte. Er war der erste der Reformatoren, der heiratete. Er ließ alle Bilder aus den Kirchen entfernen. Humorlos und streng schwang er die moralische Zuchtrute über Stadt und Kanton und sah es höchst ungern, wenn einer anderer Meinung war als er. Es war nicht verwunderlich, dass er dadurch Widerstand sogar seitens kritisch eingestellter Katholiken hervorrief. 1523 starben sowohl Franz von Sickingen als auch Ulrich von Hutten. Sickingen hatte nach dem nur mäßig erfolgreichen Feldzug gegen Frankreich einen Bund oberrheinischer Ritter gegründet, die ihn zu ihrem Hauptmann wählten und mit denen er sich gegen die Fürsten wenden wollte, angeblich um die Reformation zu verteidigen. Wohl aber hauptsächlich aus Standesinteressen der längst arbeitslos gewordenen und ihrer Existenzberechtigung verlustig gegangenen Ritter. Der erste Schlag sollte gegen den Kurfürsten von Trier geführt werden, den Erzbischof Greifenklau, einen stark bornierten Gegner der Reformation. Mit 7000 Mann brach Sickingen in trierisches Gebiet ein, eroberte die Stadt St. Wendel, stieß aber dann auf so erbitterten Widerstand des Kurfürsten, dass er abziehen musste. Er hatte sich mit seiner Mordbrennerei, denn etwas anderes war sein Feldzug nicht, nicht nur die Sympathie des Volkes verscherzt, sondern auch die der Reformatoren. Luther stellte sich gegen ihn, selbst Philipp von Hessen, der nun wirklich fortschrittlichste Fürst des Reiches, trat einer Koalition gegen Sickingen bei. Am 7. Mai 1523 starb Sickingen auf seiner Burg Landstuhl, wo ihn bei der Belagerung eine tödliche Kugel getroffen hatte. Hutten hatte sich Sickingen angeschlossen, war aber nach dem unglücklichen Marsch auf Trier in die Schweiz geflohen, zunächst nach Basel, dann zu Zwingli nach Zürich, der ihn freundlich aufnahm und auf der Insel Ufnau im Zürichsee unterbrachte. Aber Huttens Gesundheit war von der Syphilis angefressen. Er starb wenige Monate danach, im Herbst 1523. Im Krieg Kaiser Karls V. gegen Frankreich, der sich nun nach Beruhigung in den Niederlanden in Italien abspielte, errangen die Kaiserlichen in der Schlacht von Bicocca 1522 einen Sieg über den französischen Feldherrn Lautrec, der daraufhin ganz Italien räumen musste. Ein unerwarteter Vorteil erwuchs dem Kaiser durch den Frontenwechsel des Connétable de Bourbon. Dieser Connétable, Karl, Herzog von Bourbon, aus einer Nebenlinie des französischen Königshauses, war einer der reichsten Herren des Landes, weil er nach und nach alle Besitztümer des Hauses Bourbon-Montpensier geerbt hatte. Jung, ehrgeizig und tapfer schlug sich der Prinz im ersten Krieg von König Franz bei Marignano und wurde daraufhin vom König zum Statthalter Mailands und Burgunds ernannt, außerdem zum Connétable de France, also zum obersten Feldmarschall. Das war Bourbon nicht genug. Er trat in Geheimverhandlungen mit dem Feind, das heißt mit Kaiser Karl und mit König Heinrich VIII. Von England. Sein Ziel war die Errichtung oder besser Wiedererrichtung des alten Königreichs Burgund vom Genfer See bis zum Mittelmeer zu seinen Gunsten. Die verräterischen Verhandlungen wurden aufgedeckt. Bourbon konnte fliehen und lief zum Kaiser über, der ihm zusammen mit dem berüchtigten Condottiere Pescara das Kommando über die spanisch-kaiserliche Armee in Italien übertrug. Der so ungestüme wie talentierte Bourbon kämpfte nun gegen seine eigenen Landsleute und fiel tief nach Südfrankreich ein, wo er sogar allerdings vergeblich Marseille belagerte. Alles in allem erschien es 1524 so, als sei der Krieg nun endgültig für Karl, also für Kaiser, Reich, Habsburg und Spanien entschieden. Da kamen allerdings aus dem Osten bedrohliche Nachrichten. Die Türken hatten Belgrad erobert, sozusagen die Pforte nach Mitteleuropa. Und es war jedem, der auch nur einigen Weitblick hatte, klar, dass sie dort nicht stehen bleiben würden. Neuntes Kapitel. Im Jahr 1525, am 5. Mai, starb Luthers Gönner und Beschützer, Kurfürst Friedrich III., der Weise. Dass er auf dem Totenbett das Abendmahl in beiderlei Gestalt nahm, ist vielleicht Legende. Nach dem Beispiel jener anderen Legende, wonach Kaiser Konstantin sich auf dem Totenbett taufen habe lassen. Wobei letzteres vielleicht wirklich wahr ist, weil durchaus im Charakter des nüchternen, zynisch-realistischen Konstantin die Überlegung gelegen hätte, nützt es nicht, dann schadet's nichts. Für Luther bedeutete der Tod Friedrichs zwar vielleicht einen menschlichen, jedoch keinen politischen Verlust. Im Gegenteil. Auf den kinderlosen Friedrich folgte sein Bruder Johann, der sich öffentlich zum neuen Glauben bekannte und die Reformation vorbehaltlos unterstützte, und zwar im Sinne Luthers. Jetzt, kaum 10 Jahre nach ihrem Beginn, hatte sich die Bewegung gespalten. So gründlich, dass sich später manchmal Lutheraner und Reformierte, so die Bezeichnung für die abgespaltene neue Lehre, feindlicher gegenüberstanden als beide jeweils den Katholiken. Grund für die Spaltung war der Abendmahlstreit. Für Luther und Melanchthon, die zwar die Transsubstantiation verwarfen, also die nun in der Tat etwas absurde, physisch reale Verwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi, galt die Konsubstantiation. Wein und Brot bleiben, was sie sind, auch nach der Wandlung, werden aber mit Christi Leib und Blut ein sakramentlich Ding. Das heißt, Luther nahm trotz Ablehnung der Transsubstantiation eine Art Unio Mystica, der durch den und im Gottesdienst geheiligten Dinge Brot und Wein mit der Gegenwart Christi an. Demgegenüber leugneten die rigoroseren Reformatoren, allen voran Zwingli, jegliche Transzendenz beim Abendmahl und betrachteten es lediglich als Geste des Gedächtnisses an seine Einsetzung und an das Leben und Leiden Christi. Es wurde mehrfach versucht, vor allem 1529 im Marburger Religionsgespräch, eine Einigung oder einen Kompromiss zu erzielen. Das scheiterte jedoch immer, vor allem an der Hitzigkeit Luthers, der offenbar zunehmend starkköpfiger wurde. Nicht verwunderlich bei allem, was er durchleben und durchleiden musste. Viel Kritik, auch in neuerer Zeit, hat ihm seine auf den ersten Blick schwer verständliche Haltung im Bauernkrieg eingetragen, der die politische Geschichte Deutschlands in diesem wahrhaft unseligen Jahr 1525 dominierte. Vorweg ein Ereignis, das mit den Vorgängen im Reich nichts oder wenig zu tun hat, wohl aber ein Triumph Kaiser Karls V. war, vielleicht der größte seines Lebens, wenngleich die von ihm erhofften Folgen nicht eintraten. Gegen Ende des Jahres 1524 plante König Franz von Frankreich, den die Schlappen der vergangenen Jahre nicht ruhen ließen, einen neuen Feldzug, um Mailand, wenn nicht vielleicht sogar ganz Italien zu erobern bzw. zurückzuerobern. Es gelang ihm, bis in die Lombardei vorzudringen, wobei er, da sein Hauptfeldherr Bourbon ja zum Feind übergelaufen war, sein Heer selbst befehligte, was zur Katastrophe führte. Er verlor nicht nur am 24. Februar bei Pavia die Schlacht, er wurde sogar von den kaiserlich-spanischen Truppen gefangen genommen, eine Sensation, die die ganze Welt durchdröhnte, und die reichte damals schon bis Amerika. Kaiser Karl ließ den König Franz nach Madrid bringen, wo er ihn zwar gut behandelte, weit besser als alle sonstigen Gefangenen damals behandelt wurden, aber er kochte ihn weich, bis er zum Frieden einwilligte. Davon später. Um die gleiche Zeit etwa brachen die ersten Unruhen unter den deutschen Bauern aus, und zwar im Allgäu. Kempten im Allgäu war der Hauptort eines kleinen geistlichen Fürstentums, der Reichsabtei Kempten, der allerdings nur die halbe Stadt gehörte. Die andere Hälfte war, so klein sie war, Reichsstadt seit 1289 und lag mit der fürstäbtlichen Stadt ständig im Streit. »Unterm Krummstab ist gut Leben«, hieß ein Spruch, das heißt, die weltliche Herrschaft geistlicher Fürsten wurde nicht so schwer erträglich empfunden wie die weltlicher Fürsten. Und das mochte wohl stimmen, weil die Geistlichkeit zwar auch ausbeutete, aber lieber durch Ablässe anderswo kassierte und die eigenen Untertanen schonte, aus eigenem Interesse, denn ungeschundene Steuerzahler zahlen lieber. Im Zeitalter der Reformation allerdings verschärfte sich die Situation, denn selbstverständlich erwarteten gerade geistliche Fürsten von ihren Untertanen besonders schlackenlose Katholizität. Schon zu Anfang des Jahrhunderts hatte es, wie erwähnt, Bauernunruhen gegeben, so etwa die Revolte des armen Konrad. Die frische Luft, die nun mit der Reformation durch Deutschland wehte, gaukelte den geknechteten, misshandelten, halb versklavten und ausgesogenen Bauern eine Morgendämmerung vor, die ihnen, wie die folgenden Ereignisse zeigten, noch lange nicht beschieden sein sollte. Der Aufstand breitete sich aus dem Allgäu sehr rasch bis an den Bodensee und an den Oberrhein aus, war aber nicht eigentlich eine gewaltsame Revolution, noch nicht, sondern eher das kollektive Aufkündigen des Gehorsams gegen die bisherige Obrigkeit ohne Gewalttaten, ein Steuerstreik und das Bekenntnis zur neuen Glaubenslehre. Die gründlichen und rechten Hauptartikel aller Bauernschaften und Hintersassen der geistlichen und weltlichen Obrigkeit, von welchen sie sich beschwert vermeinen, hieß es in den sogenannten 12 Artikeln, dem Programm der Bauernbewegung, das wahrscheinlich, zumindest teilweise, von einem St. Galler Theologen, Christoph Schappeler, lateinisch Sartorius, verfasst wurde, einem ehemaligen Prädikanten zu St. Martin in Memmingen, der sich früh zu Luthers Lehre bekannt hatte, 1524 exkommuniziert wurde und es zu Wege brachte, dass die Stadt Memmingen schon 1524-25 die Reformation annahm. Die 12 Artikel begehrten auf religiösem Gebiet freie Pfarrerwahl durch die Gemeinde und Predigt des wahren, unverfälschten Evangeliums. Auf politischem Gebiet Steuererleichterung, Abschaffung des adligen Jagdrechts und der Frondienste. Alles nur gerechte Forderungen, nicht allerdings in den Augen der geistlichen und weltlichen Herren, auch nicht, und das mag besonders bedauerlich klingen, in den Augen der Herren, die dem neuen Glauben anhingen. Die 12 Artikel wurden vielfach gedruckt und fanden Verbreitung in Windeseile. Die Bauernbewegung griff auf das Elsass, die Gegenden am Mittelrhein, nach Österreich, nach Tirol über. Dort stand ein Bauernführer namens Michael Geismayer auf, der eine Versammlung der Bauern und auch Bürgervertreter einberief und die Meraner Artikel beschließen ließ. Und so die sich vorher durch die Plünderung von Adelssitzen und Klöstern austobende Revolte in friedliche Bahnen lenkte. Vorübergehend freilich. Die Meraner Artikel gingen noch über die 12 Artikel hinaus. Sie forderten unter anderem die gänzliche Aufhebung der weltlichen Herrschaften der Bischöfe von Brixen und Trient und die Vereinigung von deren Territorien mit dem Land Tirol. Einige wenige dieser Meraner Artikel, freilich nicht die Aufhebung der Fürstbistümer, blieben sogar über eine dann erlassene Landesordnung nach dem Zusammenbruch des Bauernaufstandes in Tirol erhalten. Eine der wenigen Erleichterungen für den Stand. Geismayer ging das später nicht weit genug. Er floh außer Landes, erst ins Salzburgische, dann in die Schweiz, versuchte von dort aus vergeblich den Aufstand in Tirol wieder anzufachen und wurde 1530 von zwei gedungenen Mördern im Auftrag Erzherzog Ferdinands, des Bruders des Kaisers, umgebracht. In Mitteldeutschland griff der Aufstand weiter um sich. Viele kleinere weltliche und geistliche Herrschaften, auch Städte, mussten zähneknirschend die Forderungen der Bauern anerkennen. In Rothenburg ob der Taube übernahmen die Bauern förmlich die Macht in der Stadt. Dort wählten die aufständischen Haufen einen Wirt, Georg Metzler aus dem Odenwald, zum Obristhauptmann des evangelischen Heeres. Im Hohenloher Land wählten die Bauern einen ehemaligen Beamten des Grafen, Wendel Hippeler, in Heilbronn andere Aufständische, Jäcklein Rohrbach, zum Anführer. Wären die Bauern einig geblieben, hätten sie vielleicht eine ganz große Wende in der deutschen Geschichte herbeiführen können. Aber sie zersplitterten ihre Kräfte. Und freilich leisteten sie sich, einmal in Fahrt gekommen, Übergriffe, Plünderungen, Sauf- und Fressgelage. Nun ja, sie und ihre Ahnen hatten jahrhundertelang gehungert. Auch fröhliches Aufschlitzen der fetten Mönchsbäuche und auch manche adlige Dame erfuhr zwangsweise Zuwendung. Sinnlose Zerstörungen und nur noch reine Raubzüge fielen vor. In Weinsberg im Schwäbischen belagerten 8000 Bauern die Burg Weibertreu, die Graf Ludwig von Helfenstein verteidigte. Den Bauern gelang es, die Burg zu nehmen, und dann wurden unter Geschrei und Gelächter sowie unter Trommelbegleitung der Graf und seine Soldaten durch die Spieße gejagt. Die Gräfin, eine uneheliche Tochter Kaiser Maximilians, wurde mit ihren Kindern auf einem Mistkarren nach Heilbronn gebracht, dessen Rat völlig verschreckt einen Bund mit den Bauern einging. Angesichts dessen, wie die Grafen und Herren die Bauern durch Jahrhunderte behandelt hatten, erweckt das Geschick des aufgespießten Herrn von Helfenstein und seiner feinen Gräfin auf dem Mistkarren nur begrenztes Mitleid. Binnen weniger Wochen hatte der Aufstand ganz Deutschland ergriffen, und beteiligt waren nicht nur Bauern, obwohl sie das sozusagen militärische Potenzial stellten, sondern auch Städte wie Mainz und Trier, in denen die Räte die Herstellung der alten städtischen Freiheiten und die Befreiung von der geistlichen Herrschaft forderten. Im Mai 1525 versammelten der erwähnte Wendel Hippeler und ein gewisser Friedrich Weigand in Heilbronn ein Bauernparlament, auf dem nicht weniger als der Entwurf einer Reichsverfassung verabschiedet wurde. Was die hohen Reichsstände in Jahrzehnten zerredeter Reichsreform nicht zustande brachten, nämlich eine brauchbare Reichsverfassung, schafften die Bauern in einigen Tagen. Wäre Kaiser Karl V. ein Mann von Weitsicht, ein wirklicher deutscher König und nicht befangen in seiner kleinlichen Familienpolitik und in seinem spanischen Weltmachtstreben gewesen, und hätte er sich an die Spitze dieser Bewegung gestellt, hätte sie in geordnete Bahnen gelenkt, hätte er mit einem Schlag das gesamte Bischofs- und Fürstengesindel verjagen und ein einheitliches Reich unter seinem Zepter errichten können. Dazu war er jedoch nicht der Mann. Die Bewegung entartete dann namentlich in Thüringen und Sachsen, wohin der Aufstand auch übergriff. Dort übernahm der schon erwähnte Thomas Müntzer, ein religiöser Fanatiker, die Führung, und er verbreitete nur noch den reinen Terror. Das und auch die schon frühere theoretische Kontroverse mit diesem Müntzer war einer der Gründe, dass Luther, in dessen Namen sozusagen die Bewegung ausgebrochen war, sich von ihr nicht nur distanzierte, sondern sich sogar in rüdester Weise gegen sie wandte. In seiner Schrift »Wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern« forderte er die Fürsten zu brutalstem Vorgehen gegen die Aufständischen auf. Luther war kein Sozialrevolutionär. Freilich war er durchdrungen vom Gefühl für Gerechtigkeit, aber er gehörte doch, zumindest in dieser Zeit schon, zu denen, denen die Stühle gerichtet sind bei den Sibyllen, den Königinnen, wie Hofmannsthal schreibt. Und er glaubte nicht an den Sieg seiner Reformation durch eine Revolution. Seinen Weg sah er im Durchdringen der staatlichen Ordnungen mit reformatorischen Ideen, also durch eine Erneuerung von oben. Er setzte nicht auf die Absetzung, sondern auf die Aufklärung der Fürsten. So galt er, nicht ganz zu Unrecht, manchem als Fürstenknecht, etwa eben Thomas Müntzer, der ein Traktat wieder das geistlose, sanft lebende Fleisch zu Wittenberg schrieb, worauf ihn Luther einen Mordpropheten nannte. Es zeigte sich nun auch, dass die Standesinteressen und der Herrschaftserhalt alle religiösen und politischen Ideen in den Hintergrund drängten, selbst bei so cum grano salis fortschrittlichen Fürsten wie Landgraf Philipp von Hessen und Kurfürst Friedrich von Sachsen. Wenn es ans Eingemachte ging, war lutherisch so gut wie katholisch. Philipp und Friedrich verbündeten sich mit anderen Fürsten gegen die Bauern und rüsteten ein Heer, das am 15. Mai 1525 bei Frankenhausen in Thüringen auf Thomas Münzers Bauernarmee traf, die schlecht ausgerüstet und ungeordnet angriff und von den Söldnern der Fürsten geschlagen wurde. 5000 Bauern wurden getötet, Münzer wurde gefangen und im nahen Mühlhausen hingerichtet. Wenige Tage später, am 19. Mai, schloss Herzog Anton von Lothringen eine Bauernarmee in Zabern ein. Die Bauern kapitulierten ohne eine Schlacht zu wagen, nachdem ihnen freier Abzug vom Herzog zugesichert wurde. Danach, als sie waffenlos abziehen wollten, wurden sie von des Herzogs Landsknechten abgeschlachtet. 18.000. Daraufhin zog auch der Hauptmann des Schwäbischen Bundes, das heißt der Ritter und Städte, Georg Truchseß von Waldburg mit einem Heer gegen die Bauern, die immer noch in Würzburg die Festung belagerten, in der sich der Fürstbischof Konrad IV. Aus dem hochedlen Hause derer von Thüngen verkrochen hatte. Ein Teil der Bauern zog dem Waldburg entgegen und erlitt bei Königshofen am 2. Juni eine vernichtende Niederlage. Damit war der Bauernkrieg so gut wie erledigt, und es trat wieder das ein, was den Fürsten am liebsten war: Ruhe und Ordnung. Friedhofsruhe, denn die Herren nahmen blutige Rache. In Würzburg ließ seine Gnaden der Bischof 60 Bürger, die ihm nach Einmarsch der Bauern den Gehorsam aufgekündigt hatten, hinrichten. Den Meister Tilman Riemenschneider, den größten deutschen Bildhauer seiner Zeit, der auch mit der Freiheitsbewegung und außerdem mit Luthers Lehre sympathisiert hatte, ließ er nur foltern, wobei der so schwer an den Armen verletzt wurde, dass er fortan nicht mehr richtig arbeiten konnte. Ein wahrer christlicher Friedensfürst, dieser Bischof Konrad. In Ansbach hatten 57 Männer gejubelt, als die Bauern einmarschierten. Sie seien froh, den Markgrafen nicht mehr zu sehen. Jetzt, nach der glorreichen Rückkehr Markgraf Kasimirs, erfüllte er ihnen den Wunsch. Er ließ ihnen die Augen ausstechen. In der Geschichte des Bauernkrieges spielen zwei Namen eine Rolle, die erwähnt werden müssen, wenn die Erzählung dieses hoffnungsvoll begonnenen und grausig endenden Ereignisses vollständig sein soll: Florian Geyer und Götz von Berlichingen. Florian Geyer, der in Gerhard Hauptmanns Tragödie als Bauernheld geschildert wird, war in Wirklichkeit ein fränkischer Ritter, der aus Überzeugung Lutheraner war, in seinem christlichen Glauben das Ideal auch der weltlichen Gerechtigkeit suchte und der die Forderungen der Bauern als berechtigt erkannte. Er schloss sich daher der Bauernbewegung an und wurde Mitglied des Bauernrates. Entgegen der geschichtsklitternden Darstellung seiner Person in einem Machwerk eines württembergischen Pfarrers Zimmermann im 19. Jahrhundert, auf welcher Quelle Hauptmanns Drama beruht, war Geyer kein Anführer der Bauern, auch kein Scharfmacher. Im Gegenteil, er suchte, vergeblich und aussichtslos freilich, einen Ausgleich mit den Fürsten und verhandelte, als die letzten Gefechte stattfanden, noch mit Markgraf Kasimir von Ansbach, auch einem der Verbündeten gegen die Bauern. Geyer fiel auch nicht im Kampf. Er wurde, die genaueren Umstände wurden nie geklärt, hinterrücks ermordet. Die Rolle des Ritters Götz, also Gottfried von Berlichingen, mit der eisernen Hand im Bauernkrieg war zwielichtig. Berlichingen diente vorher wechselnden Herren in verschiedenen Kriegen, unter anderem Herzog Albrecht IV. Von Bayern im Landshuter Erbfolgekrieg, und bei der Belagerung von Landshut wurde ihm die rechte Hand abgeschossen. Er ließ sie, das älteste Zeugnis einer Prothese, durch eine selbstentworfene eiserne Hand ersetzen, daher sein Name. Die Verwundung hinderte ihn nicht daran, weiter kräftig Krieg und Händel zu führen, und zwar keineswegs, um wie ein neuer Robin Hood den Unterdrückten und Witwen und Waisen beizustehen, sondern um Gewinn an Beute und Lösegeld zu erzielen, ein Raubritter übelster Sorte. Als er am 18. Mai 1512 bei Forchheim nicht weniger als 95 meist Nürnberger Kaufleute mit seiner Mordbande überfiel, tat ihn Kaiser Maximilian in die Acht, von der er durch eine Buße von 14.000 Gulden losgesprochen wurde. Er schlug sich dann an Sickingens Seite, nahm gelegentlich den Grafen von Waldeck gefangen und erpresste ein Lösegeld von 8.000 Dukaten, kam wieder in die Acht, prügelte sich dann auf Seiten des auch geächteten Ex-Herzogs Ulrich von Württemberg, wurde gefangen und kam für 2 Jahre in Heilbronn in den Knast. Ein fröhliches Ritterleben also alles in allem. Auf Sickingens Intervention kam er frei, musste allerdings Urfehde schwören, das heißt, schwören, in Zukunft Ruhe zu geben. 1525, so scheint es, wurde er, der sich seit seinem Urfehdeschwur tatsächlich auf seine Burg Hornberg zurückgezogen hatte, wie alle anderen Herren von den Bauern bedroht. Er trat die Flucht nach vorn an und übernahm die Führung eines Bauernhaufens, nahm an der oben genannten Belagerung von Würzburg teil, und als ein Teil der Belagerungsarmee abzog, um dem Truchseß von Waldburg entgegenzumarschieren, verdrückte sich Berlichingen seitwärts in die Büsche, wohl weil er erkannte, dass das Glück sich gewendet hatte. In seinen berühmten, holprig geschriebenen Memoiren stellt er die Sache natürlich anders dar. Dass die Bauern ihn, den berühmten Heerführer, gezwungen hätten, das Kommando zu übernehmen und so weiter. Das glaubte ihm später nicht nur das Kammergericht, das ihn von Schuld freisprach, sondern auch Goethe, der sein zugegebenermaßen großartiges, allerdings historisch unhaltbares Jugenddrama auf den Lügen in den Memoiren fußend drechselte. Götz wurde übrigens dann trotzdem nochmals von Leuten, die wohl mit Recht ein Hühnchen mit ihm zu rupfen hatten, gefangen, saß nochmals 2 Jahre, kam wieder frei, trat, da war er schon 60, in kaiserliche Dienste und machte Feldzüge in Ungarn gegen die Türken und gegen die Franzosen mit. Ein beachtlicher Raufbold. Es hielt ihn scheins jung. Er starb im für damalige Verhältnisse biblischen Alter von 82 Jahren, und zwar friedlich in seinem Bett. In den Tagen, in denen die letzten aufmüpfigen Bauern abgeschlachtet wurden, fand am 13. Juni 1525 in Wittenberg ein friedliches, freudiges Ereignis statt. Eine junge Dame aus kleinadliger Familie, Katharina von Bora, war von ihren Eltern in früher Jugend ins Kloster Nimptschen gesteckt worden. Dort lernte sie, heimlich lesend, die Schriften Luthers kennen und fand darin die Gewissheit, dass niemand gegen seinen Willen Nonne sein müsse. Sie entfloh daher am 4. April 1523, sie war 24 Jahre alt, mit 8 Leidensgenossinnen aus dem Kloster und ging nach Wittenberg, wo sie im Haus des Stadtschreibers Reichenbach, der Lutheraner war, Aufnahme und Sicherheit fand. Dort lernte sie Luther kennen, und an dem genannten Tag heirateten sie. Wie nicht anders zu erwarten, war diese Hochzeit von Mönch und Nonne ein gefundenes Fressen für die papistischen Propagandaagenturen. Aber diese Ehe war glücklich. Die erste der vielen, meist in jeder Hinsicht fruchtbaren deutschen evangelischen Pfarrersfamilien. Katharina gebar Luther 4 Kinder, eine Tochter Margarete und 3 Söhne, Johann, Martin und Paul. Der letzte männliche Nachkomme des Reformators, der Advokat Martin Gottlob Luther, starb 1759 in Dresden. Nachwort. Nicht einmal eine so nüchterne wie nützliche Faktensammlung wie der Plötz oder Steins Kulturfahrplan sind vollkommen objektiv, neutral, unparteiisch. Denn allein schon die Auswahl der Fakten und vor allem der Umfang dessen, was ausgelassen wird, denn aussortiert werden muss, beruhen auf bewussten oder unbewussten Wertungen. Dass selbst so distanzierte und um Sachlichkeit bemühte Historiker wie Theodor Mommsen oder Ferdinand Gregorovius, die einander nicht leiden konnten, die der Verfasser dieses Buches jedoch gleichermaßen hochachtet, ja als unerreichbare Leitsterne seiner eigenen Bemühungen schätzt, ihre persönlichen Vorlieben und Abneigungen in ihre historische Erzählung einfließen haben lassen, ist unübersehbar. Hierher gehört Mommsens unbegründbare Abneigung gegen die Etrusker und seine ungerechte Abqualifizierung Ciceros. Und Gregorovius' Bemühen um Ausgewogenheit seines Urteils wird doch überdeutlich geprägt durch einen dezidiert deutsch-protestantischen Standpunkt. Und dass er die Türken nicht mag, geht aus fast jeder Seite seiner Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter hervor. Dem Hörer dieser hier vorliegenden historischen Erzählung wird es nicht entgangen sein, dass bei aller Bemühung um Sachlichkeit und der mühevollen und vielleicht vergeblichen Suche nach der historischen Wahrheit der Verfasser die Reformation nicht nur als bahnbrechendes, sondern auch als begrüßenswertes Ereignis in der deutschen und darüber hinaus in der Weltgeschichte betrachtet. Nun ist es in der Tat für jeden, der sich auch nur einigermaßen den Sinn für geistesgeschichtliche Proportionen bewahrt hat, klar, dass die römische Kirche milde, sehr milde ausgedrückt, um 1500 erneuerungsbedürftig war. Ob sie im theologischen Sinn, wie der Verfasser meint, im Grunde heretisch war und ist, das heißt, dass die Trinitätsdogmen, der Marien- und Heiligenkult, die jungfräuliche Empfängnis, die Unfehlbarkeit des Papstes Irrlehren sind, mag als private Meinung des Verfassers dahingestellt bleiben. Geleugnet kann jedoch wohl, außer von ganz bornierten Geistern, nicht werden, dass die evangelische, lutherische Lehre dem überlieferten, wörtlich genommenen Evangelium eher entspricht als die katholische Lehre. Ist das vorsichtig genug ausgedrückt? Dennoch, und trotz aller Kritik an der römischen Kirche auf den hier vorangegangenen fast 300 Seiten, ein Wort zu ihren Gunsten. Es wäre ein Verlust für die Kultur der Welt, wenn es die katholische Kirche nicht gäbe und nicht gegeben hätte. Es wäre eine traurige, graue Welt, wenn es nur die freudlose, reformierte Kirche gäbe, humorlos und im Grunde menschenfeindlich wie jeder Rigorismus in der Politik und in der Religion. Die Kultur der Welt verdankt der römischen Kirche und selbst und gerade der Verrotteten des 15. und 16. Jahrhunderts Schätze von unsterblichem Wert. Man mag kein Freund der Peterskirche sein, deren Architektur vielleicht zu stark von dem edelklassischen ursprünglichen Entwurf Michelangelos abweicht. Aber wer die glühende Geometrie von Borrominis weißer St. Ivo-Kirche nicht bewundern kann oder Berninis Verzückung der heiligen Theresia in Santa Maria della Vittoria, der hat kein Herz. Auch eine Welt ohne Beethovens Missa Solemnis, Gounods Cäcilienmesse, Mozarts Exsultate oder Verdis Requiem wäre arm. So hat die Katholika trotz allem ihre unsterblichen Verdienste. Sie hat nur den Nachteil, dass sie sich auch um Religion kümmert. Der Dreißigjährige Krieg. Erster Teil. Mitteleuropa im 16. Jahrhundert. Erstes Kapitel. Die neue Zeit drängte herein. Die Reformation schlug ein Loch in die scheinbare Raumzeitkonstante der bisherigen Geschichte. Obwohl die Reformation selbstredend eine religiöse Bewegung war, riss sie auch den Bau der bisherigen Vorherrschaft der Religion über Leben und Denken der Menschen ein. Von Luther und den Reformatoren sicher nicht gewollt, bewirkte dieser welthistorische Windstoß eine erfrischende Verweltlichung. Die Reformation muss immer im Zusammenhang mit der Renaissance gesehen werden, die um die Zeit der Reformation aus Italien und zum Teil aus Frankreich und den Niederlanden kommend nach Deutschland drang, oder besser gesagt in die deutschsprachigen Länder. Gab es zur Zeit der Reformation überhaupt noch eine deutsche Geschichte? Abgesehen davon, dass sich die Niederlande und die Schweiz im Grunde genommen schon von Deutschland abzukoppeln begannen, zog die Reformation einen, wenngleich in seinem Verlauf noch nicht endgültigen, Riss durch Deutschland. Die Länder, Gaue, Städte, Fürstentümer, in denen sich der neue, alte Glauben ausbreitete, und diejenigen, die mehr oder weniger gezwungen beim katholischen Glauben blieben, entwickelten sich fortan kulturgeschichtlich gesehen völlig getrennt. Davon wird noch die Rede sein. Dass die Renaissance hauptsächlich und zeitlich früher im katholischen Süden des Reiches aufzublühen begann, hat nicht nur, vielleicht gar nichts, mit der geografischen Nähe zu Italien zu tun. Die Renaissance war in erster Linie eine Verweltlichung der Gesellschaft, eine andere Verweltlichung jedoch als die durch die Glaubenserneuerung im Norden. Es war, leicht symbolisch gesprochen, die Auferstehung der alten Götter. Seltsamerweise störte das die katholische Kirche nicht. Im Gegenteil, niemand förderte die Renaissance, jedenfalls in der bildenden Kunst und in der Musik, mehr als die Päpste und die katholisch gebliebenen Potentaten. Freilich, die wiederauferstandenen Götter der Griechen und Römer, dieses Neuheidentum, bedrohte zwar vielleicht die katholische Gläubigkeit, bedrohte jedoch das, worauf es den Päpsten eigentlich und ausschließlich ankam, nicht, nämlich die weltliche Herrschaft und die finanziellen Einkünfte. Wobei zur weltlichen Herrschaft nicht nur das territorial vergleichsweise bescheidene Patrimonium Petri, also das unmittelbar päpstliche Stück Italiens, zählte, sondern der damals auch weltliche Herrschaftsanspruch der Päpste über den Kaiser, die Könige und Fürsten. Seit der Bulle Unam Sanctam von Bonifatius dem 8. von 1302 erfrechte sich ja die Kurie der Ansicht, jedwede Krone sei nur ein Lehen des Papstes, und der Papst könne jeden König und Fürsten bei Ungehorsam absetzen. Darauf pfiffen jetzt die protestantischen Herrscher, und es dauerte gar nicht mehr so lange, bis auch das Gottesgnadentum dort nur noch eine zeremoniöse Floskel wurde. Man kann sagen, dass die Renaissance mit einer Verspätung von einem Jahrhundert über die Alpen kam. Während in Italien schon die neue Peterskirche geplant, an ihr sogar schon gebaut wurde, entstanden, etwa in München, noch gotische Dome. Und gerade die Frauenkirche in München ist ein überdeutliches Beispiel für den Umbruch. Den Bau überholte der neue Stil. Die noch nicht fertigen Türme wurden nicht mehr, wie wohl sicher geplant, mit Maßwerkspitzen bekrönt, sondern um 1530 mit den Welschen Hauben versehen, was zu so einem Wahrzeichen der Stadt geworden ist, dass man überhaupt nicht mehr bemerkt, wie unschön und unpassend diese missproportionierten Pferdeäpfel sind. Im Übrigen entwickelte sich im Lauf sogar schon der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts so etwas wie eine deutsche Renaissance, die bezeichnenderweise seltener in Sakralbauten aufscheint als in Profanbauten, Schlössern und Rathäusern. Dabei blieb oft die Grundsubstanz gotischer Bauanschauung bestehen. Der neue Stil beschränkte sich auf die architektonischen Accessoires. Herausragende Beispiele sind der Ort-Heinrichs-Bau des Heidelberger Schlosses und die Rathäuser zu Nürnberg und Köln. Die Weltsekunden sind ungleich verteilt. Und es ist mehr ein spielerisches Historienvergnügen, den einzelnen Ländern ihre Weltsekunden, ihre Höhenflüge und goldenen Zeitalter zuzuordnen. Das schwedische, recht kurzlebige im 17. Jahrhundert, das spanische im 16. Jahrhundert, das amerikanische, in ihm sind wir wohl jetzt. Ich sage Weltsekunden, weil die Zeitdauer, gemessen am Alter der Erde, geringfügig ist. Und manchmal hat das goldene Zeitalter hier oder dort wirklich nur kurz gedauert. Doch auch andere Bereiche haben ihre Weltsekunde, oder anders gesagt, mit dieser Epoche verbindet man kulturhistorisch dies und mit jener jenes. Das Zeitalter der Reformation, also die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts, verbindet sich unstreitig mit dem Gedanken an die bildende Kunst, weniger mit Musik oder Literatur, im Nachhinein, versteht sich. Ob es die Zeitgenossen auch so empfunden haben, wird wohl nicht mehr festzustellen sein. Dass aber in der deutschen Malerei und in der Bildhauerkunst ein großer, vorher ungeahnter Aufschwung zu verzeichnen war, werden wohl auch die Zeitgenossen erkannt haben. Schon zu seiner Zeit und erst recht in der Romantik des 19. Jahrhunderts wurde Albrecht Dürer 1471 bis 1528 als der größte deutsche Künstler erachtet. Die enorme Expressivität eines Eigenbrötlers wie Matthias Grünewald wurde zwar nie verkannt, aber eigentlich erst in modernerer Zeit wirklich umfassend gewürdigt. Sein Leben war so rätselvoll wie seine Bilder. Ob er überhaupt Matthias und überhaupt Grünewald geheißen hat, ist höchst fraglich. Eher schon hieß er Gotthard Niethard und geboren ist er um 1480. Und am 1. September 1528 war er schon tot. Die visionäre Farbenkraft seines Isenheimer Altars, seines Haupt- oder zumindest bekanntesten Werkes, ist bis heute allein schon handwerklich und maltechnisch ein Rätsel. Dieser Lobeshymnus auf Grünewald soll selbstverständlich nicht die Größe eines Dürer, der beiden Holbein, Vater und Sohn, Albrecht Altdorfers, 1480 bis 1538, oder des skurrilen, hocherotischen Hans Baldung, genannt Grien, 1484-85 bis 1545, schmälern. Ein entscheidender Punkt auch in der deutschen Malerei war die um diese Zeit erfolgte Emanzipation der Nebensachen. War bis dahin das Bild entweder Andachts- oder Staatskunst, also Heiligenbild oder meist Fürstenporträt, und waren Landschaft und dergleichen höchstens Hintergrund und Beiwerk, so wurden jetzt sozusagen die Heiligenbilder ohne Heilige gemalt. Auch ein Zug zur Verweltlichung zeigte sich hier wie überall, also nur noch die Landschaft oder die Blumen, wodurch sich die autochthone Landschaftsmalerei und das Stillleben entwickelten, in welchem Genre Dürer und Altdorfer Bahnbrechendes geleistet haben. Die Bildhauerkunst im Deutschland jener Zeit ist untrennbar mit den Namen Peter Fischer um 1460 bis 1529, Adam Kraft um 1460 bis 1509 und Veit Stoß 1447 bis 1533 verbunden, alle aus Nürnberg, jener Stadt, in der ja auch Albrecht Dürer lebte und arbeitete und die nicht nur eine der volkreichsten Städte, wenn nicht überhaupt die volkreichste Stadt des Deutschen Reiches, sondern ihre Weltsekunde das Zentrum der Kunst war. Auf die Zukunft weisende Bedeutung und das schreckliche Schicksal des vielleicht größten Meisters der deutschen Bildhauerkunst zur beginnenden Neuzeit wurde schon hingewiesen, Tillmann Riemenschneider. Er lebte um 1460 bis 1531. Auffallend und bei näherem Nachdenken einleuchtend ist, dass alle diese großen Künstler der Reformation auch den sozialen und reformatorischen Bewegungen dieser Zeit zumindest nahestanden, wie eben das Beispiel Tillmann Riemenschneider zeigt. Die Trennung der Künste war auch in Deutschland nicht scharf. Zwar hat es hier kein derart allseitiges Genie wie Michelangelo gegeben, der gleichermaßen genialer Baumeister, Bildhauer und Maler war. Die meisten Künstler vertieften sich in ein einziges Metier. Doch es gab grenzübergreifende Fälle, sogar solche, die über die Grenze der Kunst hinausgriffen. Matthias Grünewald wurde, es sollte die letzte Station seines Lebens sein, nach Halle an der Saale nicht als Maler berufen, sondern als Brunnenbohrer und Brunnenbauer. Die Welt- und Sternsekunde der deutschen Musik sollte erst in 200 Jahren kommen. Ein gewisser Aufschwung, eine gewisse Verselbstständigung war dennoch zu verzeichnen, und auch die hing mit der Reformation zusammen. Luther hielt zwar am Latein der Liturgie fest, aber er und seine Nachfolger förderten das Kirchenlied in der Landessprache. Und daraus entstand eine reiche musikalische Tradition, ohne die ein Heinrich Schütz und ein Johann Sebastian Bach nicht denkbar gewesen wären. Wichtig dabei war, und das sollte immer wichtiger werden, dass das musikalische Material aus der Sprache heraus gewonnen wurde. Das deutsche Tenorlied, wobei Tenor nicht die Stimmlage bezeichnete, sondern die Tatsache, dass nur eine Stimme führt, und das evangelische Kirchenlied prägten die Musikkultur um die Mitte des 16. Jahrhunderts. Dass sich dadurch die evangelische Kirchenmusik und die lateinisch gebliebene katholische auseinanderentwickelten, ist logische Folge und führte dann auf katholischer Seite zur Größe der Messkomposition der Klassik. Der bedeutendste Komponist der Zeit war wohl Thomas Stolzer, um 1480 bis 1526, ein Schlesier, der zunächst in Breslau am Dom, der katholisch geblieben war, und dann als Hofkomponist des Königs von Ungarn wirkte, also auch im katholischen Bereich. Dennoch neigte er zumindest unausgesprochen zur neuen Lehre, und als sein Hauptwerk gelten 4 Psalmenvertonungen nach der Übersetzung Luthers, eine bahnbrechende Komposition. Dass der Buchdruck, dem bald der Notendruck folgte, zur Verbreitung musikalischer Kompositionen beitrug, ist selbstverständlich. So kursierten bald französische Chansons, italienische Madrigale und Villanellen und anderes an den Höfen, aber auch in Bürgerhäusern, und begannen den Stil der Musik, die in Deutschland entstand, zu beeinflussen. Der Buchdruck hatte für die Literatur nicht nur die Bedeutung, dass Geschriebenes, nun Gedrucktes, schneller, weiter und vervielfacht verbreitet wurde, es hatte auch quantitative Bedeutung, das heißt, dass mehr geschrieben werden konnte als bisher. Ob das immer von Vorteil für die Literatur war und bis heute ist, bezweifle ich. Wenn es leichter geht, wird mehr Überflüssiges geschrieben. Das ist jedoch nicht nur in der Literatur so. Schon vor der Reformation regte sich in der deutschen Literatur ein kritischer Geist. Sebastian Brandt, 1457 bis 1521, geißelte in seinem Narrenschiff, das 1494 erschien, die politischen und kirchlichen Zustände oder vielmehr Missstände seiner Zeit, ohne allerdings den Boden der katholischen Lehre zu verlassen. Mit der Literatur zur Reformationszeit ist der Name des Poeten und Haudegen, was war er in erster Linie, Ulrich von Hutten verbunden, dessen hier schon ausführlich gedacht wurde. Seine scharfen Polemiken trugen nicht wenig zur Verbreitung der Reformation bei. Sein katholischer Widersacher, freilich nur mit der Feder, nicht mit dem Degen, war der Franziskanerpater Thomas Murner, 1475 bis 1537, ein Elsässer. Die Reformation in ihren Anfängen und deren Wirrzeiten bot natürlich Angriffsflächen genug, und so pickte Murner geschickt und satirisch die Schwächen heraus, die auch der neuen Lehre anhafteten. So machte sich Murner, ein unzweifelhaft talentierter Satiriker, über die Splitter in den Augen des Luthertums lustig, ohne geflissentlich die Balken in den Augen der eigenen Kirche zu bemerken. Die kuriosen Titel einiger seiner Werke seien genannt: Dr. Murners Narrenbeschwerung, 1512, Die Mühle von Schindelsheim, 1515, Ein christliche und brüderlich Ermahnung zur dem hochgelehrten Dr. Martino Luther, 1520. Das große Tor aber stieß eben dieser Dr. Martin Luther mit seiner Bibelübersetzung auf. Sie ist heute noch, abgesehen vom religiösen Inhalt, mit größtem Vergnügen zu lesen und erfrischt durch Schwung, Biegsamkeit, Einfallsreichtum und poetische Kraft der Sprache, auch wenn sie philologisch nach heutigem Forschungsstand in manchem nicht mehr haltbar ist. Doch selbst unter diesem Gesichtspunkt ziehe ich das Feuer des Genies dem Eifer der Erbsenzähler vor. Dass Luthers Bibelübersetzung in deutscher Sprache die erste war, ist falsch. Es gab vor Luther sogar Dutzende von Bibelübersetzungen, teilweise oder ganz, sogar schon im Druck. Sie hatten jedoch alle nicht die Bedeutung und die Wortgewalt der lutherischen. Seine Übersetzung des Neuen Testaments erschien 1522, 1533 bereits in der 22. Auflage. Dann nach und nach das Alte Testament, bis dann 1534 die ganze Heilige Schrift deutsch vorlag. Luther benutzte für das Alte Testament die 1494 gedruckte Ausgabe von Brescia, für das Neue Testament die zweite Erasmus-Edition von 1519, stützte sich außerdem auf die alte Septuaginta, die Glossa Ordinaria und die lateinische Übersetzung des Santis Paguino, also auf die lateinische, nicht auf die griechische Überlieferung. Schwung und Feuer seiner Übersetzung beruhten darauf, dass Luther ein leidenschaftlicher Prediger war. Predigen war ihm, wie aus seinen Tischreden immer wieder hervorgeht, Lebensbedürfnis. Er war ein Mann des Wortes, aber in seiner Bibelübersetzung und ebenfalls in seinen anderen Schriften verstand er es, auch darin ein Genie, die Glut seines Wortes in die Druckerschwärze hinüber zu retten. Im Übrigen war die Sache wohl kalkuliert. Luther wollte in ganz Deutschland von allen Deutschen, die ja ganz verschiedene Dialekte sprachen, verstanden werden, weshalb er eine sozusagen mittlere Schriftsprache erfand, die von keinem Dialekt allzu weit entfernt war, das Hochdeutsche, das es vorher nicht gab. Seine Rechnung ging auf. Wir sprechen, wenn wir nicht Dialekt reden, heute noch das weiterentwickelte Derivat von Luthers Deutsch. Auf die Bewegung der Meistersinger wurde schon hingewiesen. Es gab sie zwar nicht nur, wie Richard Wagners Oper suggeriert, in Nürnberg, doch dort war schon deshalb die Hochburg, weil ihr größter Vertreter, Der einzige, der im literarischen Gedächtnis der Nation übrig geblieben ist, Hans Sachs, 1494 bis 1576, hier lebte und schrieb. Er verfasste eine ungeheure Fülle von lyrischen, allegorischen, didaktischen und satirischen Gedichten, Erzählungen, Fabeln und vor allem von theatralischen Schwänken, deren Witz auch heute noch genießbar ist. Neben ihm verblassen die anderen Meistersinger und auch die Verfasser der zahllosen um diese Zeit entstandenen Theaterstücke, die meist für Aufführungen an Schulen gedacht waren. Überhaupt kam das Theaterspielen in Schwung. Immerhin zwei Namen seien genannt: Paul Repun um 1500 bis 1546, ein protestantisch gewordener Österreicher, Freund Luthers und Melanchthons, dessen Schuldrama mit dem schönen Titel »Ein geistlich Spiel von der gottfürchtigen und keuschen Frauen Susannen« 1535 uraufgeführt wurde, und der Schwabe Nicodemus Frischlin 1547 bis 1596, dessen abenteuerliches Leben mit einem Mauersturz beim Fluchtversuch aus dem Gefängnis endete. Frischlin schrieb allerdings meist Latein, wie überhaupt der Einfluss des aus Italien kommenden Humanismus auch bei Protestanten die Sprache der katholischen Liturgie am Leben hielt. Prosaliteratur beschränkte sich das ganze 16. Jahrhundert hindurch auf die beliebten Volksbücher. Till Eulenspiegel um 1500, Dr. Faust 1587, die Schildbürgerstreiche 1597 und andere oft nach französischen oder italienischen Vorbildern. Der Verfasser der ersten frei erfundenen Erzählungen in deutscher Sprache, also der erste Autor, war vielleicht Jörg Wickram um 1505 bis 1555 oder 60, ein Erzähler, dessen Ritter Galmi 1539 und Von guten und bösen Nachbarn 1556 als Urgestein des deutschen Romans gelten können. Der Name aber, der die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts, was die Literatur betrifft, überstrahlt, ist der des ebenfalls Elsässers Johann Fischart um 1546 bis 1590, der Menzer, also Mainzer genannt wurde, nach der Herkunft seines Vaters. Er war einer der schon nahezu unzähligen Dichterjuristen der deutschen Literaturgeschichte, arbeitete zeitweilig als Advokat am Reichskammergericht in Speyer und verfasste zahlreiche satirische Schriften, namentlich gegen die Jesuiten und die katholischen Bemühungen der beginnenden Gegenreformation. Sein Hauptwerk ist die freie Übersetzung, eigentlich mehr eine Paraphrase, des um 1530 in Frankreich erschienenen berühmten Werkes von François Rabelais, Gargantua et Pantagruel, unter dem Titel »Affenteuerlich naupengeheuerliche Geschichtsklitterung von Taten und Raten der vor kurzen langen und jeweilen vollen Wohlbeschreiten Helden und Herren Grand Gauchier Gorgelantua und des eiteldurstlichen, durch durstlächtigen Fürsten Pantagruel von Durstwelten«, etc. Der Titel ist 36 Druckzeichen lang. Das prallhumoristische Werk, das 1590 unter dem Pseudonym Huldrych Eloposeleron erschien, ist heute noch, wenngleich mit einiger Mühe, vergnüglich für denjenigen zu lesen, der Freude an barocken Sprachschnörkeln hat. Von Hans Sachs an waren alle genannten Größen der deutschen Literatur mehr oder weniger, meist mehr, Anhänger der Reformation. Und von da ab bis ins 19. Jahrhundert blieb die deutsche Literatur eine evangelische Angelegenheit. Die katholische Seite hatte da, mit wenigen Ausnahmen, nichts zu melden. Die Gründe leuchten bei näherem Nachdenken ein. Trotz aller gelegentlichen Enge des Geistes, der auch dem Protestantismus anhaftete, was besonders für den bald aufkommenden Pietismus gilt, wehte doch in allen Gegenden, in denen die neue Lehre galt, ein freierer Wind. Nichts fürchtete und fürchtet zum Teil heute noch die katholische Kirche mehr als freien Geist, als selbstständiges Denken. Mit Recht hat sie das gefürchtet. Und nicht zuletzt war es das freie Wehen und Wirken der Literatur, das kritische Hinterfragen, das den verderblichen Einfluss der finsteren Dumpfkatholizität so weit zurückgedrängt hat, dass er, bei Lichte besehen und nüchtern betrachtet, heute zum Glück bedeutungslos geworden und einer liberaleren Katholizität gewichen ist. Oder war es und ist es womöglich sogar so, dass die katholische Kirche, damals am eigenen Gifthauch erstickend, der Reformation ihr Überleben verdankt, weil sie zu einer gesunden Selbstreinigung gezwungen war, die freilich mit Verzögerung wirksam wurde? Dort, wo man beim alten Glauben blieb, hat man sich auf die weniger gefährlichen, weniger informativen Künste zurückgezogen, auf die Musik und die bildende Kunst, zu der die Architektur gehört. Dass da unter ihrer Ägide Großes, ganz Großes entstanden ist, sei nicht verkannt. Zweites Kapitel. Was Luthers Lehre, oder besser gesagt das, was daraus geworden ist, für die Religion, die Literatur, die Kulturgeschichte überhaupt war, war Kolumbus' Entdeckung der neuen Welt und die ihr nachfolgenden Entdeckungen für den Bewusstseinshorizont Europas. Für die wirtschaftliche Entwicklung, für das allgemeine Weltbild und namentlich für alle Naturwissenschaften war es das, was sich ein einzelner Mann nur mit Hilfe seiner kleinen grauen Zellen im Kopf zusammenreimte und Recht behielt. Es ist natürlich die Rede von Nikolaus Kopernikus, der sich zeitlebens mit C schrieb, von dem man, auch ein Zeichen des kosmopolitischen Humanismus, nicht so ganz genau weiß, ob er Pole, Deutscher oder Italiener war, alles wohl ein bisschen. Jedenfalls aber stürzte er das bisher gültige Weltbild in einer Weise um, dass nach ihm nichts mehr so war wie vor ihm. Mit Recht nennt man das, was nach ihm war, das kopernikanische Weltbild. Nikolaus Kopernik wurde 1473 aus schlesischer, aber in Polen ansässiger Familie in Thorn oder Torun geboren. Er studierte in Krakau, Bologna und Padua alles, was ihm greifbar war, und offensichtlich interessierte ihn alles. Er studierte, man denkt unwillkürlich an Fausts Monolog, und in der Tat war dieser Kopernikus ein faustischer Mensch, nur dass er keinen Teufelspakt brauchte, um die Wahrheit zu erkennen. Er studierte Theologie, Philosophie, Medizin, Mathematik, Astronomie und Jurisprudenz. Dabei muss man sich vor Augen halten, dass in der Zeit des Humanismus die Wissenschaften noch ungetrennt waren, schwesterlich vereint, in einer einzigen Universität des Geistes. Man trennte noch nicht einmal Geistes von Naturwissenschaften. Rückblickend hat man das Gefühl, dass die wahren Geister der damaligen Zeit alle neuen Erkenntnisse aufsogen wie Schwämme, mit der Gier eines neuen, jungen Zeitalters. Kopernikus lebte längere Zeit in Italien, kehrte dann nach Polen und Preußen, das nicht zum Deutschen Reich gehörte, wenngleich deutsch besiedelt war, zurück, wirkte als Arzt, als Verwaltungsbeamter, sogar als Finanzfachmann. Sein innerstes Herz gehörte jedoch der Astronomie, die man damals noch nicht von der Astrologie unterschied, und er entwickelte langsam und stetig seine Lehre vom heliozentrischen Weltsystem. Bis dahin war es unangefochtene Ansicht, dass, wie man ja sieht, die Sonne um die Erde kreist und die Planeten und der Sternenhimmel dazu. Dass es nicht so ist, haben allerdings vor Kopernikus, lang vor ihm schon, im Altertum einige Pythagoreer, zwar nicht erkannt, aber vermutet, und vor allem ein gewisser Aristarchos von Samos. Doch deren Ansicht wurde von der Autorität des Aristoteles, der auch abgesehen davon viel Blödsinn verzapfte, weggewischt. Kopernikus hielt seine Lehre vom heliozentrischen Kosmos für noch nicht genügend ausgereift, so dass er es stets ablehnte, sie zu veröffentlichen. Vielleicht wäre er, hätte er mehr Zeit gehabt, auf die Tatsache gestoßen, dass unser Kosmos gar nicht der einzige ist. Nur gelehrten Freunden teilte er seine Gedanken mit, was in diesen, im Übrigen weit und international verbreiteten Kreisen Aufsehen erregte. Kopernikus gab nur einen handschriftlichen Kommentariolus, ein Kommentärchen, in Umlauf, von dem ein einziges Exemplar 1878 aufgefunden wurde. Der Kommentariolus blieb nicht ohne Wirkung. Ausgerechnet ein Kardinal bat Kopernikus 1536 um eine Abschrift, ob aus Interesse oder aus Gründen der Schnüffelei nach ketzerischen Ansichten. Ein Professor der Mathematik von der jüngst erst gegründeten Universität Wittenberg, Georg Joachim Rheticus, ein junger Vorarlberger, auch ein faustischer Mensch, dessen Leben später höchst dramatisch verlief und einer eigenen Darstellung wert wäre, besuchte 1539 Kopernikus, der inzwischen in Frauenburg im Ermland heute polnisch Framborg, ansässig geworden war, ließ sich in dessen Lehre unterweisen und konnte Kopernikus dazu bewegen, seine Gedanken und Theorien in einem Werk zusammenzufassen und herauszugeben. Das zog sich dann noch einige Jahre hin, weil Kopernikus immer noch zögerte, doch endlich erschien das Werk 1543 in Nürnberg unter dem Titel De Revolutionibus Orbium Coelestium Libri Sexti. Als Kopernikus das erste Exemplar in Händen hielt, lag er im Sterben. Interessanterweise ist das Werk ausgerechnet dem Papst gewidmet, Paul III., der es vermutlich nie gelesen hat. Ob diese Widmung auf Kopernikus selbst zurückgeht, oder vielmehr, was ich eher annehme, auf den Herausgeber Rheticus, ist ungewiss. Dass es sich um eine Vorsichtsmaßnahme handelt, scheint mir sicher. Denn mit solchem Widmungsträger konnte man das Buch nicht als a priori heretisch verdammen. Vielleicht war diese Widmung allerdings auch der Anlass, dass, ebenso seltsam, Melanchthon wütend über Kopernikus' Lehre war und sie vehement bekämpfte. Die Fronten sollten sich aber bald umdrehen. Nach dem Konzil von Trient wurde das heliozentrische System von der katholischen Kirche verteufelt, 1616 auf den Index gesetzt. Ohne Lebensgefahr, buchstäblich, konnte man das Buch dann nur noch in evangelischen Ländern lesen. Warum geiferte die Kirche noch bis ins 19. Jahrhundert zum Teil gegen die heliozentrische Lehre? Die Monsignori und Eminenzen waren ja auch nicht alle blöd, und spätestens seit es im Vatikan selbst, 70 Jahre nach Kopernikus Tod, eine Sternwarte gab, konnte es den katholischen Herren nicht entgangen sein, dass Kopernikus Lehre stimmte. Doch die Kirche fürchtete eins. Wenn sich herumsprach, dass das biblisch abgesicherte geozentrische Weltsystem falsch war, würde einer oder würden dann alle darauf kommen, dass auch anderes in der Bibel nicht stimmte. Die Kirche war nicht an der Wahrheit interessiert, sondern an dem, was die Gläubigen bei der Stange hält. Ein schwäbischer Mathematiker und Astronom, Michael Mestlin oder Möstlin, 1550 bis 1631, war dann einer der wirksamsten Verfechter der Lehren des Kopernikus und begeisterte Johannes Kepler, 1571 bis 1630, für diese Lehre. Er und der Däne Tycho Brahe, 1546 bis 1601, die beide zeitweilig in Prag am Hof des so aufgeschlossenen wie verrückten Kaisers Rudolfs II. Lebten, vervollkommneten, auch mit Hilfe verbesserter Instrumente, das heliozentrische System bis zu einem Grade, dass jeder, auch nur einigermaßen Vernünftige, seine Richtigkeit nicht mehr bestreiten konnte. Nicht nur die astronomischen Werkzeuge wurden verbessert, auch, wie nicht anders zu erwarten, das Kriegsgerät. Neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Metallurgie, 1540 erschien Georg Agricolas bahnbrechendes Werk De Re Metallica, und die Verbesserung des Umgangs mit Gusseisen erleichterten die Erfindung und Perfektionierung der Tötungsmaschinen. Während schon im 15. Jahrhundert Geschütze von erstaunlicher Größe gebaut wurden, allerdings so vereinzelt, dass sie individuelle Namen bekamen, neckische wie faule Grete, Taube, Ungnade, böse Else oder so zynisch sinnige wie zwölf Apostel, Kaiser Maximilians zwei Dickgeschütze, mit denen er die feste Kufstein belagern ließ, hießen Burlebas und Weckauf, blühen nun die Kanonengießereien auf. Man baute Feldschlangen, länger aber von kleinerem Kaliber, Kartaunen, kürzer, dafür von größerem Kaliber, und die steil schießenden Mörser. Alles in allem machte das dann den Krieg entschieden lustiger, weil man aus der Entfernung töten konnte. Freilich hatte der Gegner jedoch bald die gleichen Waffen und womöglich bessere. Rüstungen gab es noch, allerdings nicht mehr in der Form des ganzkörperbedeckenden Eisenkostüms wie bei den alten Rittern, sondern leichter und beweglicher. Man musste ja nun auch schneller davonlaufen, wo der andere so weit schoss. Friedlicheren Zwecken, sofern nicht der Feldherr damit feststellte, wann Zeit zum Angriff sei, diente die verbesserte Zeitmessung. Schon 1502, das Datum ist nicht sicher, hat ein Schlossermeister aus Nürnberg namens Peter Hell oder Hale besser bekannt als Henlein, eine tragbare Uhr erfunden, und zwar dadurch, dass er den für eine Taschenuhr natürlich ungeeigneten Perpendikel durch eine Feder ersetzte. Daraus entwickelten sich die Nürnberger Eier, also rundliche Taschenuhren, die immerhin schon 40 Stunden gingen und Stunden und Minuten anzeigten. Wann die Zeiteinheit der Sekunde erfunden wurde, konnte ich trotz Suche seit vielen Jahren nicht herausfinden. Welche Veränderung die genauer mögliche Zeitmessung und Zeiteinteilung auf das menschliche Bewusstsein und die Befindlichkeit der Gesellschaft überhaupt gehabt hat, lässt sich wohl nur ahnen. Auf einen Schlag kam diese Veränderung jedoch nicht, denn solche zum Teil ja kostbar verzierten Nürnberger Eier konnten sich nur die Reichen leisten. Die Armen lebten weiter in dumpfer Zeitlosigkeit. Das friedliche Spinnrad fand seit etwa 1530 weitere Verbreitung. Der Schraubstock wurde erfunden und in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gab es schon so etwas wie Eisenwalzwerke, was natürlich in erster Linie der Rüstung zugute kam. Technik und Naturwissenschaften waren, wie die Astronomie zeigt, aufeinander angewiesen. Globus und Landkarte bildeten das neue Weltbewusstsein ab. Die ersten Globen entstanden schon bald nach 1500. Auf einem Globus, den die Elsässer Ringmann und Waldseemüller bauten, findet sich das erste Mal die Bezeichnung Amerika für die neue Welt. Die Verbesserung oder angesichts der Dürftigkeit früherer Produkte eigentlich Erfindung der modernen Landkarte ist untrennbar mit dem Namen des Flamen Gerhard Cremer verbunden, der sich latinisiert Mercator nannte, 1512 bis 1594. Er entwarf schon 1537 seine erste Landkarte und gab 1569 sein großes Kartenwerk heraus. Nova et Aucta Orbis Terrae Descriptio, in der er schon die nach ihm benannte winkelgetreue, heute noch gültige Mercator-Projektion anwandte. Wie viele Große seiner Zeit war auch Mercator ein Universalgelehrter, evangelischer Theologe, Philosoph, Mathematiker. Es muss eine Aufbruchsstimmung sondergleichen gewesen sein, eine vielleicht sogar hektische Neugier nach allen Seiten. Und jede aufgestoßene Tür führte in Räume mit anderen Türen, die aufgestoßen werden wollten. Es muss eine Lust zu leben gewesen sein. Oder doch nicht? Bei allen Gefahren, die überall lauerten, von denen die seitens der großen Unduldsamen in Rom nicht die geringste war, was unter anderem gerade auch Mercator erfahren musste, der von der Kirche wegen Ketzerei, Lutherei, in den spanischen Niederlanden 1544 eingekerkert wurde. Musterbeispiel eines solchen Universalgelehrten war der als deutscher Plinius apostrophierte Züricher Konrad von Gesner, der sich sowohl mit Medizin als auch mit Literatur befasste, als Arzt wirkte, daneben eine universale Literaturgeschichte schrieb und Ausgaben antiker Autoren besorgte. Er forschte über Heilquellen, über Herkunft und Verwandtschaft der Sprachen, war sowohl Professor für Physik in Zürich als auch vorher Professor für Griechisch in Lausanne. Seine Hauptbedeutung hatte er jedoch als Naturforscher vor allem auf dem Gebiet der Botanik und namentlich der Zoologie. Ihm verdankt die zoologische Wissenschaft die erste kritische Zusammenstellung der Tierarten, eigentlich also ihren Anfang überhaupt. Und wenn man die Lebensdaten dieses Mannes betrachtet, 1516 bis 1565, das alles in einem Leben, das nur 49 Jahre währte. Im Zusammenhang mit Erdmessung und Geographie müssen noch zwei Namen genannt werden, die nun auch geeignet sind, katholische Gegenden als nicht überall finster erscheinen zu lassen: Aventinus und Appianus. Aventinus, der eigentlich Johannes Thormeyer hieß, sich latinisierend nach dem auch schon latinisierten Namen seines Geburtsortes Abensberg in Niederbayern nannte und von 1477 bis 1534 lebte, war ebenfalls universal gebildet, schrieb ein musikologisches Traktat und, erst lateinisch, dann deutsch, die erste bayerische Landesgeschichte. Annales Ducum Boiariae, deutsch Bayerische Chronik, die allerdings, da um Objektivität bemüht, den einflussreichen katholischen Kreisen, Man ist versucht, wieder einmal Pfaffenklüngel zu sagen, nicht genehm war und erst 1566 erscheinen konnte. Aventinus zeichnete oder ließ zeichnen die erste ernstzunehmende Karte Bayerns. Obwohl er formal Katholik blieb, wurde er, weil er für die Reformation tolerierendes Verständnis fand, 1528 eine Zeit lang eingesperrt. Appianus oder Appian, auch Apis Philus, hieß eigentlich Peter Bennewitz oder Bienewitz. Apis heißt lateinisch die Biene, lebte von 1495 bis 1552, war Sachse, lehrte seit 1527 an der Universität Ingolstadt Mathematik, befasste sich aber auch mit Astronomie und Geographie, baute astronomische und geodätische Instrumente und war außerdem Verleger. Er wurde sogar als Appian von und zu Ittelkofen geadelt. Sein Sohn Philipp Appian, 1531 bis 1589, trat in seine Fußstapfen und machte sich einen Namen als Topograph, als er im Auftrag Herzog Albrechts des V. die Vermessung Bayerns unternahm. Seine und seines Vaters Verdienste verhinderten nicht, dass er Bayern 1568 verlassen musste und seine Professur für Mathematik und Medizin in Ingolstadt verlor, als er zum Protestantismus übertrat. Es fiel dem Hörer vielleicht auf, dass in jedem gelehrten Lebenslauf auch die Medizin auftaucht. Ihr, als der wahrlich lebenserhaltenden Wissenschaft, galt natürlicherweise großes Interesse. Und es erstaunt, dass in ihr längst nicht so bahnbrechende Erkenntnisse in dem hier behandelten Zeitraum zu verzeichnen sind, als etwa auf dem Gebiet der Astronomie. Das hängt damit zusammen, dass die anatomischen Kenntnisse dürftig waren. Denn das ganze Mittelalter hindurch war die Sektion von Leichen kirchlicherseits unter Strafe gestellt. Bonifatius der VIII., das ist der mit der überheblichen Bulle Unam Sanctam von 1302, belegte jede anatomische Forschung mit dem Kirchenbann. Überhaupt sah die Kirche die Medizin nicht gern, denn in ihr zeigte sich menschlicher Übermut, der in den göttlichen Heilsplan, zu dem ja auch die Krankheit gehört, eingriff. Nur wenn ein Papst wegen Podagra oder Syphilis vor Schmerzen japste, ließ er Heilsplan Heilsplan sein und schrie nach einem jüdischen Arzt. Die erste systematische Anatomie veröffentlichte der deutschstämmige Niederländer Andreas Vesalius 1514 bis 1564, der zeitweilig auch Leibarzt und Armeearzt Kaiser Karls V. und König Philipps II. Von Spanien war. Die Inquisition verurteilte den Mediziner wegen Zauberei zum Tode. Doch der an der Gicht ächzende König begnadigte ihn. Seine und des Italieners Fallopia gründliche Forschungen gaben der Medizin dann den entscheidenden Entwicklungsschub, der jedoch erst Ende des 16. Jahrhunderts Wirkung zeigte. Von da ab betrachtete die Kirche dann auch die Medizin als innerhalb des göttlichen Heilsplans befindlich. Aus schwäbischem Kleinadel stammte der Mann, der die Medizin aus den aberwitzigen, abergläubischen Vorstellungen des schwarzkatholischen Mittelalters herausführte, Theophrastus Bombastus von Hohenheim, 1493 bis 1541, der sich seit 1529 Paracelsus nannte. Celsus, lateinisch hoch, erhaben, para, griechisch mit allen möglichen Bedeutungen, bei, neben, darüber hinaus. Er führte, gezwungenermaßen, ein unstetes Leben unter anderem als Feldscheer und Wanderchirurg. Sein Eintreten für die Unterdrückten im Bauernkrieg brachte ihn in Schwierigkeiten. Zwar war Paracelsus durchaus noch in alchemistischen Vorstellungen befangen, fand jedoch trotzdem zumindest den Anfang des Weges zu einer vernunftgemäßen Betrachtung von Krankheit und Medizin. Wenn er und mehr noch seine Nachfolger die medizinische Wissenschaft mit einer mystischen Aura umgab, manchmal wohl auch aus vordergründig geschäftlichen Interessen, ist es doch sein Verdienst, dass das alte galenische Prinzip beseitigt wurde. Der sächsische Arzt Andreas Libavius, eigentlich Liban, circa 1550 bis 1616 war es, der dann gegen Ende des Jahrhunderts mit den mystischen, rosenkreuzerischen Vorstellungen der Paracelisten aufräumte und der modernen Medizin das Tor öffnete. Zur Medizin gehörte die Pharmazie, und die stand als Klosterwissenschaft und fromm wohltätige Nonnenbeschäftigung, immer nur beten ist auch langweilig, etwas im günstigen Windschatten und konnte in gewisser Weise in Form von Naturheilverfahren gedeihen. Schon 1537 gab der elsässische Chirurg Hieronymus Brunschwig mit seinem Thesaurus Pauperum oder die Hausapotheke das erste grundlegende Kräuterlehrbuch heraus. Ob die Einrichtung der ersten Irrenhäuser 1533 zur Geschichte der Medizin zu rechnen ist, ist fraglich, zumal eine ärztliche Pflege dort nicht vorgesehen war. Es waren brutale Verwahrverliese übelster Art und dienten nicht den Geisteskranken, sondern denen draußen, damit sie nicht mit ihnen in Berührung kommen mussten. Nicht viel anders war es mit den allgemeinen Krankenhäusern. Auf diesem Gebiet war sogar ein Rückschritt seit dem Mittelalter zu verzeichnen, da sich die Klöster von der Krankenpflege zurückzogen, im Zuge des allgemeinen Rückgangs der Klosterkultur und des Mönchtums. Krankenpflege blieb der privaten Wohltätigkeit vorbehalten. Nur als sich die Syphilis flächenbrandartig ausbreitete, wurden flugs Franzosenhäuser oder Hiobshäuser erbaut und die sündigen Kranken dort ihrer Fäulnis überlassen. Das erste wirkliche Krankenhaus auf deutschem Boden war das Juliusspital in Würzburg, 1579 vom, man staune, katholischen Bischof von Würzburg Julius Echter von Mespelbrunn gegründet, ein Ruhmesblatt für den großen Kirchenfürsten. Auch zur Medizingeschichte gehört, dass um 1520 die ersten Augengläser nachweisbar sind. Sie waren ohne Bügel, sehr einfach und wohl in der Stärke mehr oder weniger vom Brillenmacher über den Daumen gepeilt. Im Jahr 1500 wurde der erste Kaiserschnitt ausgeführt. Der Arzt hieß Johann Nufer. Meist starben bei Kaiserschnitten die Mütter, denn zwei Dinge fehlten ebenso wie bei anderen Operationen: aseptische Instrumente und die Narkose. Man muss sich vorstellen, es wurden sogar Schädeltrepanationen ohne Narkose ausgeführt. Es gab zwar Opiumessenzen oder dergleichen, die den Patienten etwas benebelten, 12 starke Männer hielten den oder die vor Schmerzen brüllenden. Operationen am Bauch waren bis ins 19. Jahrhundert völlig ausgeschlossen, denn eine Öffnung der Bauchdecke hätte die Eingeweide sofort irreparabel austreten lassen. Die Blinddarmentzündung war also eine zum Tode führende Krankheit. Ist es ganz unverständlich, wenn die Menschen unter diesen Umständen aus Verzweiflung zu Gott und allen Heiligen flehten, wenn nicht gar dem schwarzen Zauber verfielen? Mein leider früh verstorbener Freund Manfred Bieler, berühmt durch seinen Roman »Der Mädchenkrieg«, wurde einmal in einem jener beliebten Fragebögen für Prominente gefragt, welche technische Errungenschaft er für die wichtigste hält. Er antwortete: die Narkose. Wie recht er hatte. Drittes Kapitel. Ein kurzer Blick soll hier nun auch auf das ja nicht ganz unwichtige Gebiet der Wirtschaft und der Rechtspflege geworfen werden, ohne dass, was den Rahmen sprengte, eine Wirtschafts- und Rechtsgeschichte ausgebreitet werden soll. Waren- und Geldverkehr nahmen zu durch verfeinerte Möglichkeiten und bessere Infrastrukturen. Handelshäuser wie die der Fugger und Welser in Augsburg entstanden. Bald weiteten sich die Handelsinteressen auf Übersee aus, was viel Gewinn brachte. Der Silbergulden wurde eingeführt, 1519 der Taler, der Wert überwacht. Es entstanden Filialen ausländischer Handelshäuser in Deutschland. Aus den Niederlanden übernahm man die erfolgreiche Einrichtung der Börse, so um 1540 in Augsburg und Nürnberg. Durch die verbesserten Infrastrukturen, zum Beispiel regelmäßiger Postverkehr Wien-Brüssel, und durch die Gold- und Silberschätze, die aus Amerika in die europäischen Geldschränke flossen, wurde der Valutaverkehr internationalisiert, beschränkt natürlich auf die damaligen zivilisierten Länder. Die Fürsten, die ständig Geld brauchten, verschuldeten sich bei den Handelshäusern und stellten dafür Rentmeisterbriefe aus, die als Wertpapiere gehandelt wurden. Nicht selten zahlte der Fürst das Darlehen nicht zurück und der Rentmeisterbrief blieb Papier. Die gigantischen Summen, die die Kaiser, Maximilian I. und Karl V. bei Fugger aufnahmen und nicht oder nur zögerlich zurückzahlten, trieben das Haus Fugger fast in den Ruin. Dass die Kaiser die Fugger dafür erst in den Grafen, dann in den Fürstenstand erhoben, half ihnen nicht viel. Das 16. Jahrhundert war auch eine Zeit der, immer nur örtlich, für eine Stadt oder ein Fürstentum gültigen gesetzlichen Regelungen einzelner Gegenstände. Eine Halsgerichtsordnung, also Strafgesetzbuch, ist für Bamberg 1507 vermerkt. Es gab Bergordnungen, Ordnungen fürs Druckereiwesen, 1566 eine Münzordnung für Augsburg und so weiter. Das erste für das ganze Reich verbindliche Gesetzbuch wurde 1532 erlassen. Schon 1498 war auf dem Reichstag zu Freiburg die Notwendigkeit erkannt worden, die Strafjustiz in Deutschland auf eine einheitliche Basis zu stellen. Es dauerte dann immerhin noch über 30 Jahre, bis die Juristen das Gesetzbuch erarbeiteten, die CCC abgekürzte Constitutio Criminalis Carolina oder peinliche Halsgerichtsordnung auf dem Reichstag zu Regensburg unter Kaiser Karl V., daher Carolina, verabschiedet. Obwohl die CCC zum Beispiel noch die Folter als zulässiges Mittel sanktionierte, zeigte sie doch leise Ansätze zu modernerer, humanitärer Rechtsauffassung. Die CCC war im ganzen Reich gültig, durchlöchert freilich durch Vorbehalte der Fürsten, die um ihre Landeshoheit fürchteten. Im Großen und Ganzen aber blieb das Gesetz bis zum Ende des Alten Reiches gültig. Ein allgemeines zivil- oder bürgerliches Gesetzbuch wurde nicht als notwendig empfunden. Es gab Handreichungen, wie Ulrich Tenglers Laienspiegel 1509, in dem die bürgerlichen Rechtssitten gesammelt waren. Zwar nur eine private Sammlung, aber dennoch von gewisser Wirkung, weil man sich mangels anderem danach richtete. Einzig in der Markgrafschaft Brandenburg gab es ein dort gültiges Zivilgesetzbuch. Es ging auf den Einfluss des großen humanistischen Juristen Ulrich Zasius 1461 bis 1535 zurück, der eigentlich Ulrich Caesi hieß und der bedeutendste Jurist seiner Zeit war, der Begründer der Juristerei als Wissenschaft. Nicht unerwähnt bleiben soll das in Bayern 1516 ergangene Reinheitsgebot für Bier, eines der ganz frühen Lebensmittelgesetze, das besagte, dass Bier nur aus vier Bestandteilen bestehen dürfe: Hopfen, Malz, Gerste und Wasser. Das bayerische Reinheitsgebot galt bis zur Durchlöcherung durch EU-Normen. Einige Bemerkungen nun noch, ehe zur politischen Geschichte zurückzukehren ist, zu einigen allgemeinen Dingen und Kuriosa. Die erste Art Zeitung, Neue Zeitung vom Orient und Aufgang, wobei Zeitung gleich Nachricht war, im Sinne von ich bringe gute Zeitung, erschien 1501. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts waren dann solche, meist einfache, marktschreierische Blätter weit verbreitet. Der Kaffee, ein früher Import aus dem Orient, kam als Getränk um 1520 in Mode. Der Tabak, geschnupft oder geraucht, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Die Mode wurde, freilich nur für die oberen Stände, üppiger, erging sich in Puffärmeln, geschlitzten Ärmeln, gesteppten Röcken für die Herren mit reich gefältelten Schößen. Das Barett wurde modern. Dann kam, weil alles dem reichen und mächtigen Spanien nacheiferte, die strenge, schwarze spanische Tracht mit kurzem Mantel und Degen in Mode. Frauen trugen große Halskrausen. Die Schleppe verschwand. Die Kleidung wurde sozusagen getrennt in Bluse, Rock, Schürze und so weiter. Auch nach strengem spanischen Vorbild blieb die Frau hochgeschlossen. Die oft ausladenden Ausschnitte früherer Zeit verschwanden. Man trug Schulterkrägen und hohe Stehkrägen. Alles in allem wurde die Mode, wie man auf den Bildnissen sehen kann, individueller, da auch die Stoffweberei kompliziertere Muster liefern konnte. Ein gewiss nicht nur modischer, sondern auch hygienischer Fortschritt ist der Gebrauch des Schnupftuches, der ab Beginn des Jahrhunderts bezeugt ist. Die Schätzung der Bevölkerungszahlen für die fernere Vergangenheit ist sehr schwierig. Die Theorien darüber divergieren, aber es dürfte wohl Konsens darüber herrschen, dass um die Mitte des 14. Jahrhunderts im Deutschen Reich 14 bis 15 Millionen Menschen lebten. Der Rückgang der Bevölkerungszahl durch die Pest war so groß, dass erst zu Beginn der Neuzeit die genannte Zahl wieder erreicht wurde. Größere Städte waren Nürnberg, Prag, Lübeck und Danzig. Die größte Stadt Deutschlands im 16. Jahrhundert war Köln mit über 50.000 Einwohnern. Der letzte Auerochse aber starb 1626. Zweiter Teil: Gegenreformation in Deutschland. Erstes Kapitel. So wie seinerzeit für den Hohenstaufer Friedrich II. Das Deutsche Reich nur eine Art Dekoration für seinen Kaisermantel war und sein eigentliches Interesse, ja seine Liebe, seinem Königreich Sizilien galt, so war Kaiser Karl V. sozusagen eher nebenher der Herrscher des Deutschen Reiches. Sein Hauptaugenmerk galt Spanien, dessen König er ja war. Die emotionalen Unterschiede zwischen diesen beiden Herrschern und ihren Gründen mögen ununtersucht bleiben. Bei Karl V. waren es jedenfalls auch, wenn nicht vorwiegend, materielle Gründe. Das Deutsche Reich war arm, Spanien war reich. Der Gold- und Silberstrom aus der neuen Welt floss schier unversiegbar. Wie viel mehr Karl Spanien bedeutete als das Reich, zeigt nicht zuletzt, dass er als Nachfolger in diesem Land seinen Sohn Philipp, den späteren Philipp II., bestimmte, obwohl dem damit die Kaiserkrone versagt blieb. Diese und das hypothekenbelastete Reich nebst Kaiserkrone überließ Karl, vermutlich ohne Bedauern, seinem Bruder Ferdinand. Zudem war das Reich seit der Reformation endgültig zerrissen. In den ersten Jahrzehnten nach Luthers Tat gingen nahezu alle norddeutschen und mitteldeutschen Fürsten zum neuen Glauben über. Unter anderem Brandenburg, Hessen, die Kurpfalz, viele Städte, auch Reichsstädte, dazu Württemberg und Baden in Süddeutschland. Beim katholischen Glauben blieben nur die habsburgischen Länder und das Herzogtum Bayern. Dazu allerdings die meisten, nicht alle, geistlichen Fürstentümer, die ja übers ganze Reich verstreut waren, zum Teil sehr großflächig wie Kurmainz. Und diese Bastionen waren wie Pflöcke des Katholizismus im Reich. Obwohl persönlich zutiefst katholisch und wohl wirklich fromm, wie seine spätere Abdankung und sein Rückzug in ein Kloster zeigen, waren Karl die Religionsstreitigkeiten, Mönchsgezänk, eher lästig als eine Herzensangelegenheit. Doch er musste, schließlich hatte er das Reich ja noch nicht seinem Bruder abgetreten, sich zwangsläufig darum kümmern. Zumal er die drängende Autorität des Papstes im Rücken spürte, für ihn eine Autorität selbst dann, wenn er gegen den Papst Krieg führen musste. 1526 hatten sich zu Torgau die der neuen Lehre zugeneigten Stände zum Torgauer Bund vereinigt, mit dem Ziel, auf dem nächsten Reichstag zu Speyer im selben Jahr die Freiheit für den neuen Glauben zu erkämpfen. Und in der Tat erwirkten sie dort einen Beschluss, dass in Sachen der Religion und des Wormser Ediktes jeder Reichsstand so leben, regieren und es halten solle, wie er gegen Gott und kaiserliche Majestät zu verantworten sich getraue. Unter Reichsstände, daran sei erinnert, sind alle weltlichen und geistlichen Fürsten, alle Grafenkollegien, also Zusammenschlüsse von kleineren Herrschaften, und Reichsstädte zu verstehen, kurzum alles, was Landeshoheit im Reich ausübt. Das Wormser Edikt war jene Verfügung des Kaisers, die er auf Drängen der katholischen Seite erlassen hatte und in der schlichtweg die Verbreitung, Ausübung und Begünstigung von Luthers Lehre unter Strafe gestellt worden war. Die Speyerer Formulierung von 1526 war, wie man ohne weiteres sieht, wachsweich. Die lutherisch gewordenen Fürsten und Städte usw. legten die Formulierung natürlich in ihrem Sinne aus, gegen Gott zu verantworten, und führten nun in ihren Territorien die neue Lehre rigoros ein, allen voran die Wortführer und Häupter unter den Fürsten neuen Glaubens, Kurfürst Johann der Beständige von Sachsen und Landgraf Philipp der Großmütige von Hessen. Sie nahmen für sich die bischöfliche geistliche Macht in ihrem Gebiet in Anspruch, Klöster wurden aufgehoben, was nicht ohne Gewalt und Bilderstürmerei vor sich ging, der Zölibat der Geistlichen wurde ebenso wie die Ohrenbeichte abgeschafft und so weiter. Kurzum, alles religiöse Leben nach den Lehren Luthers ausgerichtet. Das führte auch zur Aufhebung der Zensur, zu einer Andeutung von Gedankenfreiheit und namentlich in den großen Städten, groß nach damaligen Maßstäben, blühten Künste und Wissenschaften auf. Nicht zuletzt erhielt die deutsche Sprache durch die neue Liturgie und auch als Sprache in den Schulen ungeahnten Auftrieb. Das heißt nicht, dass die Lutheraner nicht auch Latein konnten, im Gegenteil. Die katholische Seite legte den Speyerer Spruch »Wie zu denken« anders aus, und der Papst, es war der wankelmütige Clemens VII. Aus dem Hause Medici, der immerhin das Verdienst hatte, ein Förderer der Künste, namentlich Michelangelos, zu sein, war mit den Folgen von Speyer unzufrieden. Dennoch stimmte Kaiser Karl V. dem Spruch überraschenderweise zu. Das hatte seine Gründe. Wie früher bereits geschildert, hatte Karl V. im Krieg gegen Frankreich, 1521 bis 25, die Franzosen besiegt, sogar in der entscheidenden Schlacht von Pavia den französischen König Franz I. gefangen genommen. Im Madrider Frieden verglichen sich Kaiser und König. Nachdem Franz I. auf Burgund und die spanischen, also habsburgischen Besitzungen in Italien verzichtet hatte, kam er frei. Der Papst, bisher auf Seiten Karls, befürchtete nun ein Übergewicht Habsburgs in Italien, wechselte die Fronten und schloss mit König Franz I. die Liga von Cognac, was nicht mit dem gleichnamigen Getränk, sondern vielmehr mit dem Ort des Vertragsabschlusses zu tun hat, gegen den Kaiser, das heißt gegen das Reich und Spanien. Es drohte also, während der Reichstag in Speyer beriet, Krieg. Dass unter diesen Umständen Karl V. förmlich gezwungen war, dem Speyerer Spruch und seinen Folgen zuzustimmen, ist klar. Er war ja dringend auf die militärische Unterstützung durch die Fürsten neuen Glaubens angewiesen. Und das war inzwischen die Mehrheit. So verfestigte sich mit kaiserlicher Duldung der neue Glaube im Reich. Und ursächlich gesehen trug die eigensüchtige, rein weltlich-politische Haltung des Papstes dazu bei. Die Folgen, der Krieg Karls gegen den Papst und Frankreich, gehören nicht unmittelbar zur deutschen Geschichte, und die Schilderung des militärischen Auf und Ab würde eher ermüden. Das traurigste Ereignis dieses Krieges war der Sacco di Roma 1527, die Erstürmung und Verwüstung der Stadt Rom durch deutsche Landsknechte. Der Krieg dauerte bis 1529. In diesem Jahr wurde dann endlich der Frieden von Cambrai geschlossen. Karl verzichtete auf Burgund, das seither bei Frankreich blieb, behielt jedoch die italienischen Besitzungen, was der Papst zähneknirschend dulden musste. Dafür verpflichtete sich Karl, gegen die Ketzerei Luthers mit allen Mitteln einzuschreiten, sie mit Stumpf und Stiel auszurotten. Ob der Papst daran glaubte, dass das noch möglich sein könnte? Als Draufgabe bekam Karl übrigens noch die Kaiserkrönung 1530, die letzte Krönung eines römisch-deutschen Kaisers in Italien. Dass das Versprechen des Einschreitens gegen die neue Lehre Papier blieb, hatte noch einen anderen Grund. Die Türkengefahr. In der für das ungarische Heer verheerenden Schlacht bei Mohács am 29. August 1526 fiel König Ludwig Lajos II. Der folgende Thronstreit gehört nicht in die deutsche Geschichte, nur so viel. Aufgrund der Erbverbrüderung, die bereits geschildert wurde, wählte der ungarische Reichstag zu Pressburg, also Bratislava, Kaiser Karls V. Bruder Ferdinand zum König von Ungarn und sozusagen gleichzeitig Böhmen. Ein Teil der Magnaten war damit allerdings unzufrieden und wählte einen der Ihren, Johann Janosch Zápolya, zum König, der sich sofort den Türken in die Arme warf und sie um Hilfe bat. Sultan Suleiman II., ein tatkräftiger Herrscher, ließ sich nicht zweimal bitten und besetzte nahezu ganz Ungarn, wo Zápolya dann als türkischer Vasall, eigentlich Marionette, regierte. König Ferdinand blieb ein schmaler Randstreifen und der war gefährdet, denn es war klar, dass der Sultan das Ziel hatte, ganz Europa zu erobern. 1529, im Jahr des zweiten Speyerer Reichstages, fielen die Türken in Österreich und in der Steiermark ein und verübten unter der Zivilbevölkerung unbeschreibliche Gräuel. Es gibt zeitgenössische Zeitungen davon, Holzschnitte. Auf einem ist dargestellt, wie ein Türke zu Pferd einen Mann und eine Frau, beide völlig nackt, hinterm Pferd angebunden hat und in die Sklaverei führt. Auf seiner Lanze, die er über der Schulter trägt, hat er das Kind der Leute aufgespießt wie ein Siegeszeichen. Am 22. September 1529 erschien dann ein türkisches Heer, verstärkt durch wohlgemerkt christliche Truppen König Sabuljas, 120.000 Mann stark, vor Wien und belagerte es. Zum Glück war die Festung Wien gut versorgt und wurde von 16.000 Soldaten unter dem alten, erfahrenen Kriegsmann Niklas Graf Salm verteidigt. Soliman gelang es nicht, Wien zu stürmen. Und nachdem seine Horden das ganze Land weit um kahl gefressen hatten, mussten sie am 15. Oktober wieder abziehen. Der tapfere und kluge Salm setzte zwar nach, befreite Raab und Gran, aber es war klar, dass letzten Endes diese Südostgrenze des Reiches und die Kaiserstadt nicht mit Habsburgs eigenen Mitteln verteidigt werden konnten. Unter dieser Voraussetzung verlief der Zweite Reichstag zu Speyer 1529. Die evangelischen Stände beschickten ihn nur unzulänglich, vielleicht weil sie es für sinnlos hielten, vielleicht auch, weil sie inzwischen untereinander uneins geworden waren. Eine Verständigung zwischen der gemäßigten lutherischen Linie und den fundamentalistischen Calvinisten war nicht zustande gekommen. Antikatholisch waren beide. So waren die katholischen Stände auf dem Zweiten Speyerer Reichstag in der Mehrzahl und konnten leicht einen Reichstagsabschied beschließen, in dem alle bisherige Liberalisierung zugunsten der evangelischen aufgehoben wurde. 5 evangelische Fürsten und 14 evangelische Städte protestierten dagegen mit dem bemerkenswerten Argument, auch eine Mehrheit könne nicht über die Richtigkeit von Glaubensdingen befinden. Seitdem gab es für die Anhänger des neuen Glaubens die abschätzig gemeinte Bezeichnung Protestanten. Noch etwa 1950 sagte mein katholischer Religionslehrer laut im Unterricht, dass er die Bezeichnung Protestanten allen anderen Bezeichnungen vorziehe, weil sie einen so schönen negativen Beiklang habe. Den nächsten Reichstag, den von Augsburg 1530, besuchte der Kaiser persönlich. Eben siegreich gegen Frankreich, mit dem Papst versöhnt, frisch gekrönt, und hörte sich die durchaus sachlich und unpolemisch gehaltene Rede Philipp Melanchthons an. Das später so wichtige Augsburger Glaubensbekenntnis, die Confessio Augustana. Auch Zwingli übersandte ein Memorandum ungleich schärfer. In der Confessio Augustana legte Melanchthon genau und sozusagen abschließend Luthers Lehre dar. Der Kaiser ließ eine katholische Erwiderung, die Confutatio, verfassen, die natürlich alles Evangelische in Grund und Boden zu argumentieren versuchte. Und dann tat der Kaiser das, was für ihn am bequemsten war: gar nichts. Er erklärte die Sache durch die Darstellung der gegenseitigen Standpunkte für erledigt, und dann erging, sozusagen von der römischen Kurie ferngesteuert, ein nun nahezu absurder Reichsabschied. Allen Protestanten wurde befohlen, bis zum 15. April 1531 wieder katholisch zu werden. Die Aufhebung der Klöster, die Einziehung des Kirchengutes und so weiter seien rückgängig zu machen. Sonst, so der Reichsabschied überdeutlich, werde Gewalt angewendet. Ob der Kaiser selbst daran glaubte? Wo Habsburg im Südosten von den Türken bedroht war? Der 15. April ging natürlich, ohne dass etwas geschah, vorüber. Das Augsburger Bekenntnis allerdings blieb der Katechismus der Protestanten. Die evangelischen Fürsten blieben misstrauisch. Zwar waren der Kaiser und die katholischen Stände, im Wesentlichen Bayern und die großen geistlichen Fürstentümer Mainz und Köln, weder finanziell noch militärisch in der Lage, jene Gewalt gegen die Protestanten auszuüben, die der Reichstag von 1530 angedroht hatte. Dennoch schlossen diese 1531 einen Bund, den Schmalkaldischen Bund, nach dem Ort des Vertragsabschlusses, zur Abwehr der Gefahren für den neuen Glauben. Interessant dabei ist, dass es unter den Bündnispartnern, den beiden Häusern Sachsen, Braunschweig, Hessen, Anhalt, Mansfeld und 11 Reichsstädten, später kamen noch einige dazu, eine Debatte gab, ob so ein Bund, der sich ja letztlich gegen den Kaiser richtete, überhaupt zulässig sei. Man sieht daran, wie stark die Reichsidee trotz des religiösen Zwiespalts noch war. Es wundert einen, dass niemand auf den Einfall kam, sich ganz einfach abzusondern, ein eigenes Nordmitteldeutschland umfassendes deutsches evangelisches Königreich zu gründen. Außer wirkungslosen Protesten und Bannflüchen hätte letzten Endes nichts passieren können. Die Reichsidee war offensichtlich stärker. Nicht nur stärker, unangefochten, außerhalb jeder Denkungsart. Und an den Lehnseid dem Kaiser gegenüber fühlte sich jeder Fürst gebunden, selbst die streitbaren Häupter des Schmalkaldischen Bundes, Kurfürst Johann, Herzog Johann Friedrich von Sachsen und Landgraf Philipp von Hessen. Zur Gewalt des Kaisers gegen den neuen Glauben kam es vorerst nicht, schon weil der Kaiser und sein Bruder die militärische Hilfe der protestantischen Fürsten, auch der Schmalkalden, brauchte. Tatsächlich kam ein Reichsheer zustande, das in einigen siegreichen Schlachten die Türken weit nach Ungarn hinein zurücktrieb, so dass vorerst an dieser Front Ruhe herrschte. Der Kaiser lohnte den Beistand der Protestanten durch den Nürnberger Religionsfrieden von 1532, der den Anhängern Luthers freie Religionsausübung bis zu einem noch abzuhaltenden allgemeinen Konzil gestattete. Ein solches Konzil hatte der Papst schon versprochen. Ein Termin war noch nicht festgesetzt. Vielleicht hofften die Protestanten, dass es nie stattfinden werde. Zweites Kapitel. Bevor der weitere Gang der religiösen und politischen Geschichte erzählt werden soll, scheint mir ein Blick auf den kuriosesten, groteskesten religiösen Wahn angebracht, der in jener ohne dies wahnvollen Zeit auftauchte, das Wiedertäufertum. Die an sich nicht unsinnige Ansicht, dass das Sakrament der Taufe nur bewusst entgegengenommen werden kann, nicht also von einem Säugling, wurde schon vor der Reformation und dann innerhalb der reformatorischen Bewegung diskutiert. Virulent wurde die Sache allerdings erst, als extrem reformatorische Kreise wie die der Zwickauer Propheten, auf die schon hingewiesen wurde, ihre Ansichten politisch umsetzen wollten. Auch in Bayern und in der Schweiz gab es heftige solche Strömungen, die jedoch bald brutal unterdrückt wurden. Anders verlief die Entwicklung in den Niederlanden, in Westfalen und anderen norddeutschen Gauen. Die, wie gesagt, im Kern nicht unsinnige Wiedertäufer-Idee geriet in die Hände und vor allem Hirne von religiösen Schwärmern, wie dem des Holländers David Jorisson, der nicht nur die Kindstaufe ablehnte, sondern die Aufrichtung eines Gottesstaates auf Erden, die Einführung frühchristlicher Gütergemeinschaft und den Glauben an ganz neue Offenbarungen forderte und dergleichen mehr. Da auch die protestantischen Fürsten diesem gefährlichen Fundamentalismus scharf ablehnend gegenüberstanden, wurde es dem Kaiser leicht, die Bewegung zu verfolgen, ihre Anhänger zu töten, was, wie nicht selten in der Geschichte, zum Märtyrereffekt führte, das heißt, den Wiedertäufern, auch Anabaptisten genannt oder Stäbler, weil sie andere Waffen als einen Stab ablehnten, nur noch mehr Schwärmer zuführte. Zudem erwuchs den Wiedertäufern in dem Holländer Johann von Leiden ein Anführer, der die Bewegung straff zusammenfasste und dem es mit seinen Anhängern gelang, 1533 die Stadt Münster zu erobern, Bischof und Magistrat zu vertreiben und sich dort zu verschanzen. Johann richtete hier ein Staatswesen auf, dem er als Zionskönig vorstand, ein Diktator von zunehmend unmenschlicher Brutalität. Die altchristliche Gütergemeinschaft verstand er dahin, dass vor allem alles ihm gehöre, auch alle Frauen, die ihm gefielen. Es ist kein Zweifel, dass Johann von Leiden zunehmend in Wahn verfiel, in Größenwahn, der nicht selten ist bei Diktatoren, ein Wahn, der zuletzt überschwappte. Eine Liga von protestantischen Fürsten zusammen mit dem katholischen Bischof von Münster machten der Sache durch Belagerung und endlich Eroberung der Stadt ein Ende. Immerhin hatte das Zionsreich 2 Jahre gedauert. Am 24. Juni 1535 wurden Johann von Leiden und die Hauptanführer hingerichtet. Damit war nicht nur das Zionsreich zu Ende, überhaupt erlosch die Sekte bald. Ein friedfertiger Zweig blieb in Holland bestehen, aus ihm gingen die heute noch bestehenden, achtbaren Mennoniten hervor. Die Geschichte der Wiedertäufer und des Zionsreiches in Münster hat Giacomo Meyerbeer als Sujet für eine große Ausstattungsoper Le Prophète genommen, Friedrich Dürrenmatt für sein Drama Die Wiedertäufer. Friedrich Reck-Malitzhäven, der heute leider nur noch wenigen bekannt ist, hat das Thema in seinem halbdokumentarischen Roman Bockelsohn, eine der Figuren aus dem Zionsreich hieß so, bearbeitet, unzweideutig als Parabel auf das Dritte Reich Hitlers. Dass dieser Roman 1937 im nationalsozialistisch beherrschten Reich erscheinen konnte und unbeanstandet blieb, zeigt, wie wenig genau die Zensoren lasen oder wie dumm sie waren. Drittes Kapitel. Da die Erzählung vom Gang der deutschen Geschichte nicht ermüden, sondern unterhalten soll, will ich die äußerst komplizierten Vorgänge bis zum Augsburger Religionsfrieden nur in großen Zügen schildern. Nicht unwichtig dabei ist der Hinweis auf die Persönlichkeiten zweier Protagonisten, Kaiser Karl und Moritz von Sachsen. Über Karl wurde schon mehrfach berichtet. Doch es scheint, dass er um das Jahr 1530 herum zunehmend an Größenwahn litt, gepaart mit strenger werdender katholischer Gesinnung und mit schizophrenen Zügen. Moritz von Sachsen war der älteste Sohn Herzog Heinrichs des Frommen, aus der jüngeren herzoglichen, also nicht Kurlinie des Hauses. 1521 geboren, kam er durch den Tod seines Vaters schon 1541 zur Regierung, lehnte, obwohl eigentlich noch nicht volljährig, eine Vormundschaft seitens seines Onkels ab und schaltete sich sofort in die Politik ein. Er war ein Fuchs, ehrgeizig, skrupellos und, obwohl evangelisch erzogen und dem neuen Glauben zugetan, keineswegs abgeneigt, mit der katholischen Seite zu paktieren. Das erste war, dass er als einziger protestantischer Fürst den Schmalkaldischen Bund wieder verließ. Der Kaiser hatte sich nach dem oben erwähnten Nürnberger Religionsfrieden 1532 ganz auf seine spanischen Angelegenheiten geworfen, hielt offenbar in Verkennung der Tatsachen die religiöse Frage zumindest vorerst für geregelt, führte seinen vierten Krieg gegen Frankreich, den er jedoch, obwohl siegreich, 1544 abbrach und einen Frieden mit dem Status quo vor dem Krieg abschloss. Er hätte es billiger haben können. Plötzlich wandte er sich wieder der deutschen Angelegenheit zu, und zwar unter anderem, weil der Papst, das war inzwischen Paul III. Farnese, endlich das allgemeine Konzil ausgeschrieben hatte. Vielfach gab es innerhalb der Kurie dabei Differenzen. Nicht alle Kardinäle und Prälaten waren Betonköpfe. Es gab besonnene Kirchenmänner in der Kurie, die einen Ausgleich mit den Protestanten für möglich und wünschbar hielten. Das Konzil wurde für Dezember 1545 nach Trient ausgeschrieben. Trient war zwar ein zum Reich gehörendes geistliches Fürstentum, allerdings das südlichste an der Grenze zwischen deutschem und italienischem Kulturbereich. Das war Absicht. Der Kaiser verlangte von den protestantischen Ständen, der vom Papst ausgesprochenen Einladung zu folgen und das Konzil zu beschicken. Zwar gab es auch unter den Protestanten Befürworter, letzten Endes siegten jedoch die von der harten Linie, und die Protestanten blieben dem Konzil fern, das dann, nach Bologna verlegt, ein reines Instrument der Gegenreformation wurde. Das gehört nicht in die deutsche Geschichte. Die Weigerung der Protestanten gab dem Kaiser nun den offenbar erwünschten Anlass, gegen den Schmalkaldischen Bund vorzugehen. Die Schmalkalden hätten militärisch die Oberhand behalten, bedrohten schon Bayern. Da rief Karl spanische und italienische Truppen ins Land. Ein klarer Bruch seiner von ihm beschworenen seinerzeitigen Wahlkapitulation, in der er versprochen hatte, nie fremde Truppen ins Land zu holen. Die Kurfürsten hätten Karl daraufhin absetzen können. Aber im Kurkollegium herrschte immer noch gerade eine Mehrheit 4-3 zugunsten der Katholiken. Doch selbst die spanischen und italienischen Landsknechte wären der protestantischen Macht nicht Herr geworden, wenn nicht Herzog Moritz von Sachsen gewesen wäre. Der hatte schon einige Jahre früher einen Geheimvertrag mit dem Kaiser geschlossen, wo er für gewisse Gegenleistungen bereit war, gegen seine Glaubensbrüder in den Krieg einzutreten. Die Hauptgegenleistung war die, dass der sächsische Kurhut, also die bei der älteren Linie bisher erbliche Kurwürde, auf ihn, Moritz, und zwar erblich, übertragen würde. Dahin ging sein Ehrgeiz längst. Jetzt trat er also offen an des Kaisers, also die katholische Seite, ohne etwa selbst zu konvertieren, und damit kamen die Fürsten des Schmalkaldischen Bundes ins Hintertreffen und wurden in der Schlacht von Mühlberg am 20. April 1547 völlig geschlagen. Der bisherige, nun seiner Kurwürde entkleidete, Kurfürst Johann Friedrich wurde gefangen, ebenso Landgraf Philipp von Hessen, obwohl er sich dem Kaiser unterworfen hatte. Die evangelische Sache hatte eine Schlappe erlitten. Außer den Herrschaftsverhältnissen in Sachsen hatte sich jedoch nichts geändert. Die Bevölkerung blieb unbeirrt beim neuen Glauben. Kein protestantischer Pfarrer dachte im Traum daran, die Messe jetzt katholisch zu lesen. Das änderte auch der Augsburger Interim von 1548 nicht, auf dem den Protestanten gewisse Freiheiten, Abendmahl in beiderlei Gestalt, Priesterehe zugestanden wurden, sofern sie sich im Übrigen dem Papst gehorsam zeigten und das Konzil, nun zu Bologna auf päpstlichem Gebiet, beschickten. Die Protestanten dachten jedoch ganz und gar nicht daran, dem zu folgen. Nun trat Karls Größenwahn voll zutage, vielleicht geblendet von seinem Erfolg gegen die Schmalkalden. Karl verkündete nichts weniger als die Absicht, das Deutsche Reich mit Spanien zu vereinigen, zu einer habsburgisch-erblichen Doppelmonarchie. Er verlangte von seinem Bruder Ferdinand nicht nur den Verzicht auf die österreichischen Erblande, sondern entgegen allen Abmachungen auf die Kaiserkrone und alles Erbe zugunsten seines Sohnes Philipp. Ein politisch abwegiger, um nicht zu sagen hirnrissiger Plan, der natürlich sofort die Opposition der Reichsfürsten, vor allem der protestantischen, hervorrief. Kurfürst Moritz von Sachsen, bisher bei den Protestanten als der Judas von Meißen, das war seine Residenz, verschrien, stellte sich nun entschieden an die Spitze dieser Opposition. Die Fürsten schlossen ein Bündnis mit König Heinrich II. Von Frankreich, dem Nachfolger von Franz I., der Hilfe versprach und dafür die bisher zum Reich gehörigen Städte Cambrai, Toul, Metz und Verdun erhielt, die französisch blieben. Das Ganze war staatsrechtlich äußerst bedenklich. Dass dem Kaiser treupflichtige Fürsten mit einem fremden Souverän ein Bündnis schlossen. Doch in so wirren Zeiten galt offensichtlich die normative Macht des Faktischen. Karls spanische und italienische Söldner wurden durch Sonne und Mond getrieben. Dem Kaiser gelang die Flucht nach Spanien. Er sah Deutschland nie wieder. Die deutschen Angelegenheiten übertrug er, von seinen hohen Plänen heruntergepurzelt, seinem Bruder Ferdinand. Krank und enttäuscht entsagte er der Krone zugunsten seines Sohnes Philipp, nun Philipp II., der über Spanien, die spanischen Kolonien und die spanischen Niederlande gebot. Karl zog sich 1556 ins Kloster San Juste zurück, starb dort zwei Jahre später, worauf Ferdinand I. römisch-deutscher Kaiser wurde. Vorher noch kam es jedoch nach den Niederlagen Karls zum Passauer Vertrag von 1552, in dem alle gefangenen Fürsten freigelassen wurden, Moritz von Sachsen allerdings erblich die Kurwürde verblieb. Er starb kurz danach, 1553, nur 32 Jahre alt. Den Religionsfrieden von Augsburg erlebte er nicht mehr. Wenn auch politisch wankelmütig und skrupellos, so doch überzeugter und bekennender Lutheraner, war er zuletzt der führende Kopf unter den Fürsten des neuen Glaubens gewesen und ein vorerst unersetzlicher Verlust für sie. Da er keinen Sohn hinterließ, erbte die Kurwürde und die sächsischen Kurlande sein Bruder August, der nicht das Format und auch nicht die Kanten seines Vorgängers hatte. Nachzutragen ist, dass schon am 18. Februar 1546 Martin Luther gestorben war. Bis zuletzt rastlos tätig, predigend vor allem, schreibend, zu allem Stellung nehmend, was ihm wichtig erschien. Die Reformation, die Bewegung, die er losgetreten hatte, war längst über ihn hinausgewachsen. Dennoch verbleibt sie mit Recht untrennbar mit seinem Namen verbunden. Es mochte ihn geschmerzt haben, dass sich der reine christliche Glaube, so wie er ihn sah, nicht einmütigen Anhangs erfreute, dass sich Calvinisten, Reformierte, Lutheraner voneinander abspalteten. Auf diese rein religionsgeschichtliche Problematik, die den Rahmen dieser Erzählung weit sprengen würde, soll nicht eingegangen werden. Nur so viel. Die Richtungen bekämpfen einander manchmal hässlicher als den alten Glauben. So erlebte also auch Luther den Religionsfrieden nicht mehr, der am 25. September 1555 in Augsburg geschlossen wurde. In diesem Augsburger Religionsfrieden wurde allen Reichsständen gestattet, die Konfession, der sie anhängen wollten, frei zu wählen, ohne politische Nachteile. Der schon im Reichstag von Speyer 1526 aufgestellte Grundsatz »Cuius regio, eius religio« galt also wieder, das heißt, der Fürst oder der Magistrat verlangten von ihren Untertanen, dass sie die Konfession annahmen, die die Obrigkeit hatte. Das war in protestantischen Gegenden und Städten kein Problem, wohl aber in katholischen, von wo viele deswegen oft genug ins Ungewisse auszuwandern gezwungen waren, die nicht zum alten Glauben zurückkehren wollten. Des Weiteren bestimmte der Vertrag, dass die katholischen wie die protestantischen Reichsstände völlig gleiche Rechte haben, auch bei der Besetzung des Kammergerichts und so weiter. Nur ein Reservat behielt sich die katholische Seite vor, den geistlichen Vorbehalt. Sollte ein katholischer geistlicher Fürst, also der Kurfürst Erzbischof von Köln etwa, der dazu Neigung gezeigt hatte, persönlich zum neuen Glauben übertreten, so solle er unverzüglich sein Amt und sein Bistum verlieren. Die Gefahr war ja groß, dass etwa ein katholischer Fürstbischof lutherisch wurde, heiratete, Erben zeugte und das Fürstbistum in ein weltliches, erbliches Fürstentum verwandelte. Es gingen ohne dies der katholischen Seite große Stützpunkte in Norddeutschland verloren, etwa das ehemalige, recht große Erzstift Magdeburg, das sich Kursachsen einverleibt hatte. Der Augsburger Religionsfriede war ein Meilenstein, obwohl er später den Dreißigjährigen Krieg nicht verhindern konnte. Aber er war der Beginn der Ansicht, dass es nicht nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen gibt und dass nicht die ganze Welt auch das materielle Eigentum des Papstes ist. Zu der Ansicht allerdings, dass der Glaube als höchstpersönliche Angelegenheit von den öffentlichen Angelegenheiten der Politik also zu trennen ist, war der Weg noch weit. Er ist, wie man leider sieht, auch heute noch nicht zu Ende gegangen. Durch die nun vollzogene Teilung des Reiches in einen protestantischen und einen katholischen Teil trat allerdings, darauf wird noch zurückzukommen sein, eine Regionalkonfessionalisierung ein, die nicht unschädlich blieb. Die Katholiken waren natürlich nicht ganz zufrieden damit, doch immerhin erkannten sie ihren Besitzstand als gewahrt. Die Protestanten bejubelten den Religionsfrieden als Morgenröte der Freiheit. Ich will an dieser Stelle ein kurioses Beispiel nicht unterdrücken, das zeigt, wie private Leidenschaft oftmals die Politik beeinflusst, nicht selten die Geschichte. Landgraf Philipp der Großmütige von Hessen war seit 1523 mit Christine von Sachsen verheiratet und hatte von ihr 7 Kinder, als er sich wie wahnsinnig in ein Hoffräulein namens Margarete von der Saale verliebte. Margarete wollte den Landgrafen jedoch nur erhören, wenn er sie heiratete. Philipp erklärte also, dass er gedenke, nochmals zu heiraten, eine Doppelehe zu führen. Er berief sich dabei auf das Beispiel der alttestamentarischen Patriarchen, die ja gelegentlich auch mehrere Frauen hatten. Verschiedene evangelische Theologen hatten keine Bedenken. Selbst Luther, der ja ohne dies die Ehe als weltlich Ding betrachtete, und Melanchthon unterstützten die Ansicht Philipps, und so heiratete er 1540 seine Margarete, die, da nicht standesgemäß zwar nicht Landgräfin wurde, aber immerhin legitime Ehefrau. Die Kinder aus dieser Ehe mussten sich mit dem Grafentitel von Dietz begnügen. Mit seiner ersten Ehefrau hatte Philipp dann übrigens auch noch weitere 3 Kinder. Nun aber war in der schon erwähnten peinlichen Halsgerichtsordnung in § 121 Bigamie unter schwere Strafe gestellt. Das galt auch für einen Landgrafen. Auf dem Reichstag von 1541 in Regensburg legte der Landgraf vor dem Kaiser ein volles Geständnis ab, bereute zwar nicht, versprach allerdings, dass er als eines der Häupter des Schmalkaldischen Bundes für Zugeständnisse des Bundes an den Kaiser sorgen werde. Es handelte sich um gewisse Stillhalteabkommen gegenüber dem Kaiser und dergleichen. Der Kaiser sanktionierte die Doppelehe und hob schlichtweg für diesen Einzelfall den Paragraphen 121 der Halsgerichtsordnung auf. Nach heutigem Rechtsempfinden unmöglich. Landgraf Philipp lebte also dann fröhlich mit 2 Ehefrauen. Seine standesgemäße Landgräfin starb allerdings schon 1549. Seine Zweitfrau überlebte der Landgraf, der 1567 starb, um 1 Jahr. Die Sanktionierung der Doppelehe durch den Kaiser betraf die weltliche Rechtssphäre. Was die katholisch-kirchliche anbetraf, so kam der Landgraf als Ketzer ohne dies in die Hölle, ob mit einer oder mit 2 Ehefrauen.